Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Tobi. Hi. Und dem Martin. Hallo. Und einem Handy, das piept. Aber vielleicht haben wir das auch schon rausgeschnitten. Ich habe Flugzeugmodus. Ja. Irgendein Handy hat gepiept. Ich habe es genau gehört. Es ist seit langem mal wieder so, dass dieses Piepsen überhaupt passiert. Ist vielleicht aus globaler Weltschieflage das Netz so überlastet, dass alles wieder auf GPS wandert oder was? Auf LTE wird nur noch Corona gewhatsappt und deswegen piepst jetzt alles. Also ich hatte das auch hier beim Setup. Ich musste alle meine Telefone hier ausmachen und jetzt geht's. Aber das hatte ich die letzten x Folgen nicht, obwohl ich nie was ausgemacht habe und in derselben Wohnung bin. Naja. Da schau her. Wir sind angekommen bei der großen Nummer 400. 4 und 100 sozusagen. Und ja, wir feiern in großer Runde. Deswegen haben wir auch das auf diese Woche gelegt, damit auch alle Zeit haben. Unter anderem auch, damit Marcel dabei sein kann und uns einen Zahlenfakt raussuchen kann. Und zwar möchte ich heute, also wir leiten nun das Zeitalter der HTTP-Zahlenfakten ein und fangen mit der 400 an. Bad Request. Die Ära der HTTP. Ja, die Ära. Codes. Bad Request finde ich auch eigentlich schon super, super Folgentitel. Bad Request. Ja. Und lustigerweise, der ist uns tatsächlich sogar über den Weg gelaufen. Dom, weißt du noch, warum? Ich war ein bisschen außer mir. neben der Spur. Du warst ein bisschen außer dir. Ja, ich weiß noch warum. Und zwar ist die Situation, wenn man so Dinge in diesem App Store released und die dann ready for sale zum ersten Mal stellt, dass der Link, unter dem die App dann verfügbar sein wird, der wird nicht beantwortet und der wird so lange nicht beantwortet, bis er beantwortet wird. Und dann ist es als Bad Request teilweise nämlich, was ich auch interessant fand. Es wird, glaube ich, ein Bad Request, dann der schickt einem auch mal die 400 raus an der Stelle, je nachdem, welche Variante man da auswählt von denen. Also während das CDN noch den CDN-Tanz macht oder was? Wenn du genau drauf gehst? Ich habe da rumgecallt dann und habe das dann vorgewartet lassen. Das heißt, irgendwas zwischendurch macht da mal ein Bad Request drin. Also eigentlich ist der nicht dafür gedacht, so. Nee. Also Bad Request heißt, dass dein URL-Request falsch ist, aber dadurch, dass heißt halt die, also was auch, man kann das schon so verwenden. Das heißt, wenn du eine Datenbankabfrage machst, aber die ID gibt es nicht, dann kann man auch Bad Request zurückgeben. Das er wird halt gerne so als der generische irgendwas ist schiefgegangen benutzt, was er eigentlich nicht ist. Das ist halt auf keinen 404 Fall. 404 müsste kommen. 404, findet. Ja, genau. 404 kommt später auch nochmal. Das ist auch nicht schlecht. Also es gibt auch mal einen 404. Zwischendurch kam, das war zwischendurch. Das war ein Übergangszeitpunkt. Das CDN hat sich gerade so, also da gab es einen geilen Modus, in dem dann auch, interessanterweise die App, das kommen wir später noch dazu, die ging dann im Mac App Store auf. War klasse. Also es gab so eine, und das war der Modus, wo dann der Kohl einen Bad Request mal zurückgeführt hat, weil irgendwas dazwischen noch nicht ganz gesetzt ist oder es mal über IPv6 ging und mal über IPv4. Also es war keine Pauschale. Es gab lange Zeit eine 404 und ich habe so einen Do-While-Script gemacht mit checke den Statuscode, dass du sagst, hey, die App ist verfügbar, weil das hat interessanterweise auch lange gedauert, kommen wir später noch zu. Aber ja, 400 heißt aber eigentlich, du hast eine blöde Anfrage gestellt, das darfst du so nicht machen, die ist mal formatiert, die beantworte ich schon mal gar nicht. Ja, so. Ja, die nächsten vier Zahlenfakten sind auf jeden Fall sicher, dann gucken wir mal. was ist 405? Weiß ich gar nicht, so ein Sticker. Gibt's das? Nichts Übliches. 405. Das ist was. Jetzt greift doch nicht vor, 405. Das ist doch so spannend. Wir werden das rausfinden. Aber bevor wir das rausfinden, haben wir noch Neuigkeiten zu vermelden. Und die erste Neuigkeit wurde quasi schon angeschnitten gerade. Es geht um ein neues Spiel aus dem Hause Cody Monkeys. Wahnsinn. Also das wird, manche von euch werden es hassen, andere werden es lieben. Wer schon ein bisschen länger dabei ist, so um Folge, wann war denn das? Sagen wir mal 50 Folgen pro Jahr, also 250 Folgen früher. Da haben wir schon mal ein Spiel rausgebracht. Das ist eine Weile her. Wie 150. Ungefähr 150. Folge 150. Ja, ungefähr. Es gibt tatsächlich ein neues Spiel und es ist ein Shadow Drop geworden. So halb freiwillig und halb nicht freiwillig. Und zwar ist es nicht nur ein Spiel, sondern es wird eine ganze Reihe. Mhm. Also wir starten mit diesem Spiel eine ganze neue Reihe und die heißt Monkey Box. Und Titel Monkey Box 1 kommt jetzt raus. Monkey Box soll eine Reihe werden, wo wir ein bisschen experimenteller werden, vielleicht ein bisschen kleiner und da Sachen ausprobieren, die vielleicht auch mal ein bisschen verrückt sind, anders sind, überraschend neu oder einfach bloß mal was Casual, worauf wir Bock haben. Genau, das ist die Monkey Box. Und das erste Spiel, was da erscheint, ist Polarized, also so wie Polaroid, bloß mit Eist am Ende mit Z geschrieben. Ich habe ja erfahren, aber, dass man in Großbritannien das auch mit S schreiben kann. Ja. Nicht muss, aber kann. Really? Nicht muss? Nicht muss, aber kann. Ich habe recherchiert. Krass. Genau, also Polarized. Und da geht es darum, um Polaroids zu machen im Spiel. Also Fotos bitte. Ja, ja. Also die Jüngeren unter euch. Ich würde das jetzt nicht so häufig erwähnen. Die Älteren ja, von stimmt. euch werden kennen die Fuji also, Instax, die Jüngeren. Ich benutze das natürlich im Sinne von Tesafilm, also Fotos zu machen. Und zwar benutzt man, um Fotos zu machen? Nämlich die Kamera des Handys oder des iPads. Und der große Witz an dem Spiel ist, ich mache ein Foto in der echten Welt, also zum Beispiel eine Kaffeemaschine und dann taucht im Spiel zum Beispiel ein Kaffee auf. Das Ganze ist ein Text-Adventure und das Ganze läuft dann so. Also ich erforsche in diesem Spiel ein Haus und versuche mich da zurechtzufinden. Dann stehe ich vor der Tür und muss erstmal in der echten Welt eine Tür finden. Die knipse ich dann mit meiner Kamera und dann Magie taucht im Spiel eine Tür auf. Dann möchte ich die Tür öffnen. Wie öffne ich eine Tür? Ich hole mir irgendein Hilfsmittel dafür in der echten Welt, knipse das ab und öffne damit die Tür. Oh, nice. Und das Ganze ist halt Advanced Technology und das, was wir halt in letzter Zeit schon kennen unter Deep Learning oder neuronalen Netzwerken. Wer den Podcast schon länger hört, hat sicherlich schon öfter gehört, dass ich ein bisschen liebäugle mit Machine Learning und Apple hat da ja ganz tolle Frameworks auch in das Betriebssystem eingebaut und damit funktioniert es. Also ich schieße ein Foto und dann schaut sich der Algorithmus an, was könnte auf diesem Foto so drauf sein. Und damit steuere ich sozusagen das Adventure. Hm. Ja, cool. Und ist verfügbar jetzt nach ein bisschen. Marcel hatte den innigen Wunsch, ein Spiel mal am 29. Februar irgendwann eines Jahres zu veröffentlichen. Und es wurde ihm dann auch gegönnt, zwar leider ein bisschen aus Versehen. Wir wollten ein bisschen früher draußen sein. Aber ja, das kann man jetzt im App Store laden und in den Shownotes ist der Link. Guckt es euch an, wenn es euch interessiert. Und jetzt noch ein bisschen so behind the scenes, oder? Ist doch ganz nett, oder? Mhm. Warum ist der Launch an einem Samstagmittag gewesen, hätte ich schon fast gesagt. Ja, vielleicht erstmal die erste Warnung. Das Spiel heißt im Store Monkey Box Nummer 1 Polarized, damit wir eben diese Monkey Box Spiele zusammenfassen können. Da könnt ihr dann in Zukunft auch einfach nach Monkey Box im Store gucken und mal sehen, was wir da so alles treiben. Ja, warum? Ja, irgendwie hing das Spiel ein bisschen im Nirvana eine längere Zeit im App Review, beziehungsweise vor dem App Review. Es hat sich nicht so richtig rausgestellt, was da passiert ist. Dom, hast du eine Theorie? Ich habe keine. Also, die eine Geschichte ist die, also wir wollten ein bisschen auf Nummer, also angeblich hat ja diese App-Review-Seite, die mal gecountet hat, wie viele Tage es denn dauert, bis was reviewed wird, ihren Job aufgegeben, weil, hey, alles passiert ungefähr in einem Tag inzwischen. Egal, ob neu, ob alt, sonst irgendwas. Es geht einfach zackig. Und davon sind wir auch ausgegangen, aber wir haben sogar mehr Luft uns gegeben, nämlich so 3 Tage eigentlich, so sichere 3 Tage und in dem Fall sogar 5 Tage, die uns gegeben werden. Das Problem ist ein bisschen gewesen, bei dem Spiel hat es halt wirklich 5,5 Tage gebraucht, bis es überhaupt aus dieser Queue rausgefallen ist und das hat uns leider etwas verlangsamt. Plus wir haben einen kleinen Fehler gemacht, den man eigentlich nicht machen sollte, aber wir haben es halt versucht an der Stelle, was für das Spiel die Screenshots jetzt nicht das güldenste sind, so, weil man halt das Spiel eigentlich im Flow sehen muss und die Kamera steuern und so. Deswegen haben wir so eine Collage gemacht als Bilder. Und das ist ja nicht erlaubt. Das machen zwar viele, aber es muss, glaube ich, zumindest ein Screenshot ein bisschen dabei sein. Und das war dann auch noch eine Metadata Rejection an der Stelle nach schon der Stressphase mit eh schon viel zu lange. Und weil wir auch mit der englischen Übersetzung noch nicht wussten, wann die genau, ob die rechtzeitig kommt, wollten wir halt auf Nummer sicher gehen, haben eigentlich sogar eine rein deutsche Version schon eine Woche vorher eingereicht. Die haben wir dann aber zugunsten der vollen Version nach 3,5 Tagen abgebrochen, weil wir Angst hatten, so, oh, das hilft uns dann auch nichts, wenn dann nur die deutsche da ist. Wir wollen schon international starten. Und so ging das jetzt mal, also ich weiß nicht, man möchte meinen, man hat noch nie irgendwie eine App released, aber es ist halt schon wieder länger her. Vielleicht bin ich auch einfach zu rostig. Dinge, die man höchstens einmal im Jahr macht. Also meine Erfahrung ist ja, also zumindest in der Vergangenheit gewesen, dass also dass die initiale App-Review bei einer ganz neuen App dauert ja wesentlich länger als ein Update. Insofern wäre es vielleicht schlauer gewesen, die Deutsch tatsächlich abzuwarten und dann gleich das englische Update nachzuschieben. Theoretisch ja, aber ich habe extra nochmal nachgelesen vorher. Also das war halt so diese Geschichte, okay, ob neu oder nicht, ist nicht so. Ich würde es demnächst auch mal machen, wirklich eine halb funktionsfähige wieder fertig zu machen, so dass du durchs Review geht, schon wahnsinnig davor, dass das Finale eigentlich ein Update ist. So hat man es ja früher auch mal gemacht, wie man noch bangen musste drumherum. Aber was ich jetzt auch denke, was passiert gerade im Moment ist, es gibt ja so ab der nächsten iOS-Version dann die Möglichkeit, eben ein Cross-Plattform-Produkt zu machen. Und ich glaube, die schrauben sowas von am Backend, dass es nicht mehr feierlich ist und da geht einfach Dinge mal verloren, weil ich habe, ich finde es ganz krass, später kommen auch noch zu bei Carcassonne, die Subscriptions, die ich da eingeführt habe, kommen wir nochmal, haben wir ja letztes Mal gesagt, die sind mal in den Statistiken und mal nicht und dadurch, dass es so Supporter statt Subscriptions sind, war mir unklar, ob Apple vielleicht damit hadert, ob ich das darf oder ob das nur ein technisches Problem ist und ich glaube, es ist nur ein technisches Problem, ist aber wirklich so, die sind einen Tag da und dann sind sie wieder einen Tag weg, dann sind sie wieder einen Tag da, dann sind sie wieder einen Tag weg. Das ist so ein bisschen scary shit. Diese auch Trinkgeld In-App-Subscriptions, die kenne ich aus mehreren Apps. Also ist natürlich keine Gewährleistung dafür, dass man das darf, aber ja. Ja, also ist auch die Sondersituation jetzt, dass es natürlich auch demnächst nicht mehr da ist. Aber nochmal die Kurve zurück. Was wir auch gemacht haben, waren natürlich Testflight-Builds mit Testern. Ist auch ganz fein. Da haben wir das neue Feedback-Feature genutzt von dem Ding. Automatisch, weil es halt so ist bei Testflight, wenn man das macht, dann kann man Feedback geben über die Testflight-App. Es ist nur das Problem, dass diese Feedbacks halt so ziemlich im Nirvana landen. Was ich noch fragen wollte, Martin, bei dir waren 36 recordete Feedbacks, die du gegeben hast. Hast du die wirklich gegeben über die App? Nein. Und falls ja, wir haben sie nicht gesehen. Ich habe nicht 36 Feedbacks gegeben. Ich habe zwar Feedbacks gegeben, aber ich direkt an Marcel gegeben. Nicht 36 über die App. Was bei mir tatsächlich war, ist, ich habe die Einladung bekommen zur ersten Beta, das war irgendwie 06 oder so. Und dann bekam ich immer E-Mails mit, es gibt einen neuen Build, guck jetzt in einen Testflight. Und dann gucke ich mir einen Testflight und dann ist da nichts. Immer noch die 06. Und das war tatsächlich bis zur 1.0 habe ich keine neuen Beta-Builds bekommen. Und die 1.0 kam dann auf wundersame Weise irgendwie durch. Dann habe ich dann Marcel gesagt, er soll mich noch auf einer anderen E-Mail einladen, was dann nicht nötig war, weil dann kam plötzlich die 1.0. Naja, es war im Backend so, dass man eingestellt hat, welche Tester in der neuen Version sind. Und mir ist aufgefallen, das habe ich getan. Da habe ich dich auch angehakt. Und als ich dann nach deinem Hinweis ins reingeguckt habe, warst du nicht mehr angehakelt. Und es tut mir leid für alle Leute, die nicht nochmal eine Beta kriegen wollten und sich abgemeldet haben, weil ich habe alle dann nochmal per Hand eingeladen. Es ist gerade, glaube ich, tatsächlich im Umbruch, das ganze System. Auf jeden Fall waren das große Schweißperlen, als wir dann gesehen haben, dass da Millionen von Feedback-Mails kamen, die dann sich aber als Loch Ness-Monster herausgestellt haben. Die gab es einfach gar nicht. Geisterfeedback. Ja, auch eine geile Sache war noch, das eine Feedback, das uns erreicht hat, das taucht dann unter Screenshots auf im Moment, also auch wenn du keinen Screenshot machst. Ohne Böbel. Ohne Böbel. Und das ist dann verschwunden, als ich dann die E-Mail-Feedback-Adresse geändert habe, weil die war nur auf Marcel und ich dachte, ich will die vielleicht auch lesen, nicht, dass die verloren gehen. Lass uns die doch lieber an den globalen Account gehen, dass es an Marcel und mich geht. Und zu dem Zeitpunkt hat er anscheinend dann das andere Feedback von einem guten Bekannten leider einfach gelöscht. Wir haben es Gott sei Dank vorher beide schon gelesen gehabt, aber das ist jetzt wirklich im Nirvana, dieses eine Feedback. Das existiert nicht mehr. Also mit Servern, das geht da. Ja, der ursprüngliche Plan war ja gewesen, das Spiel auf der Games-Konferenz in Hamburg vorzustellen. Gut, dass Apple nicht ist eine das Geld für eintägige Konferenz. Und ich war auch da und habe einen Vortrag gehalten über den App Store und wie der sich so verändert hat. Ich kann das mal in einem Satz zusammenfassen. Am Anfang war der geteilt in Paid-Apps und in Free-Apps. Und der Free-Apps-Markt war sehr winzig, weil da konnte man eigentlich nichts machen, außer wirklich kostenlose Spiele zu veröffentlichen. Und dann wurde dieser Kuchen immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Jetzt gibt es noch so eine kleine Paid-Ecke, in der tummelt sich jetzt Polarized und wir versuchen da ein bisschen was zu reißen. Und die Idee, die ich da vorgestellt habe, war, was macht man denn, wenn man in dieser Winz-Ecke noch überleben will? Da muss man dann was bringen, was irgendwie außergewöhnlich und anders ist. Ich weiß jetzt nicht, ob Polarized für die Alt-Control-Sektion auf der GDC funktionieren würde. Also das ist die Sektion, wo du andere Control-Schemes hast. Also ich hatte mal vor ein paar Jahren erzählt von dem Zombie-Spiel, wo du so ein Laufband hattest, mit dem du auf dem du rumgerobbt bist. Und Polarized benutzt halt die Kamera, was sehr ungewöhnlich ist für ein Spiel, um eine Story zu steuern. Lustigerweise, man spielt es auch ganz anders. Also das funktioniert normalerweise so, die Leute, denen ich es in die Hand drücke, die sitzen dann so am Tisch und lesen so die ersten 5 Minuten Story und machen mal ein Foto und irgendwann merken sie, oh, ich muss aufstehen und in der Wohnung rumlatschen und mir vielleicht auch kreativ mal was ausdenken, wenn ich gerade keine vernünftige Flasche finde, was könnte noch aussehen wie eine Flasche und das dann fotografieren und so weiter. Also es ist eher so, Martin, du hattest einen schönen Begriff irgendwie, so eine Mischung aus... Aus Sorg und Pokémon Snap. Ja. Hab beide nicht gespielt, aber es klang sehr einleuchtend. Also, ja, ich fand deine Beschreibung mit der Knipseljagd ja auch sehr schön. Knipseljagd ist sehr schön, ja. Knipseljagd. Aber wo du gerade schon Alt-Control-Dings sagst, habt ihr denn bei der Amaze auch schon eingereicht? Also die Entwicklung stand unter dem Stern, nächste Woche ist ein Termin. Und dann war immer irgendwas anderes wichtiger. Also wir haben den Amaze-Termin ganz knapp verpasst einzureichen. Oh. Ich weiß nicht, wie das mit den Talks ist, ob man noch Talks halten kann, weil das wäre, glaube ich, ganz interessant. Weil, also gerade für Entwickler ist, glaube ich, der Hintergrund von dem Spiel, wie das Ganze zustande gekommen ist, wie es gemacht ist und so weiter, wirklich ganz spannend. Deswegen wollte ich dann mal gucken, ob es, wenn die Amaze nicht abgesagt wird, wie die GDC, übrigens auch ein News-Item, was wir jetzt gar nicht in der Agenda haben, GDC ist abgesagt oder verschoben, wissen wir noch nicht. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als wir approved wurden, aber ja, genau, noch nicht im Store verfügbar waren. Das war so der Moment so, okay, gut. Jetzt genau, also wir haben angekündigt ja deutlich und und gleichzeitig kam die Meldung, dass die GDC abgesagt ist. Das war sehr angenehm. Also es war eine Entwicklung der vielen ganz knapp Nicht-Momente. Also Deutscher Computerspielpreis wollten wir auch einreichen. Da war dann auch irgendwas gerade nicht fertig. Aber das ist, glaube ich, ein Spiel, was auch über die Dauer erstmal funktioniert. Und wenn man sich das in 2 Monaten reinzieht, wird das schon auch gehen. Ich empfehle trotzdem, das jetzt zu spielen, denn in dem Spiel ist es Winter und es ist ja doch ein bisschen schöner, wenn man in der richtigen Jahreszeit spielt. Ja. So richtig Winter ist ja nicht, aber ja. Letzte Woche, als ich nach Frankfurt, was, echt? Hamburg gefahren bin, Schnee letzte Woche. War Schneesturm in München. Der kleine Nachwuchs hat seine ersten Schneeflocken gesehen und hat danach Freitag hatte es Schnee ohne Ende und Freitagnacht hat es dann gewindet ohne Ende und hat den ganzen Schnee wieder weggeblasen. Also bei uns hat der Schnee den Boden nicht berührt. Und man kann auch gerne nach Skandinavien fahren, um das zu spielen. Das ist, glaube ich, auch ganz schön. Also je nach Spielgeschwindigkeit ist es ungefähr wie ein Spielfilm. Ich empfehle auch immer, das am Stück zu spielen, weil es dann irgendwie mehr aus einem Guss ist. Man kommt normalerweise mit einer normal ausgestatteten Wohnung ganz gut aus. Wenn man ein paar Dinge sich so hinbiegt. Zimmerpflanzen sind nicht falsch. zu besitzen. Also kauft euch Blumen. Ah, very good. Im Zweifel, der Pro-Tipp, Google Image Search. Oh Mann. Cheetor. Cheetor. Und dann alternativ habe ich bislang immer allen geraten, wenn ihr jetzt kein Zuhause habt, wo ihr das spielen wollt, geht in den Supermarkt. Wenn ihr kein Zuhause habt. Geht in den Supermarkt, da ist es super. Da gibt es fast alles, was man schießen will. Ich weiß nicht, aber jetzt gibt es halt nicht mehr alles. Ja. Jetzt gibt es halt nicht mehr alles. Aber keine Angst, man muss keine Nudeln fotografieren, insofern ist das safe. Es sei nochmal dazu gesagt, der Begriff Polarized lässt sich im App Store im Moment nicht gut suchen. Nach Monkeybox. Ich habe das gerade gefunden. Oh, sehr gut, sehr gut. Aber Monkeybox ist eh die bessere Suche, weil da kommen ja jetzt mindestens 2 Spiele, habe ich gesagt, pro Jahr. Das wird auch noch spannend, weil da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen. Die Monkeybox ist wirklich so eine Idee, als okay, das sind kleine spaßige Geschichten, die wir machen, die spannend sind, die vielleicht einfach nur, die wir machen wollen. Und ich habe auch schon eine Idee, was man als nächstes machen könnte. Und ich hoffe sehr, dass wir diesen Turnus auch wirklich einhalten und dass das auch ein Konzept ist, das dann nach hinten raus auch aufgeht, monetär im Endeffekt. Dann machst du die geraden Zahlen und ich mach die ungeraden. Zum Beispiel. Wie bei den Star Trek Filmen. Ihr könnt ja ein halbes Jahr lang Philipp Stollmeier das war gemein, Martin. Also danke für das Lob. Ihr könnt ja ein halbes Jahr lang Philipp Stollmeier anstellen und dann zehrt ihr davon die nächsten 3 Jahre. Ja, zu dem kommen wir auch gleich noch. Ja, aber genau. Ich wollte noch was zu diesem, ich würde es Bug nennen, mit dem Polarized in den Shop eingeben. Und zwar, ich habe, glaube ich, letzte Woche drüber geredet über Apple Music, wo in dieser Vorschau, in den Vorschaubegriffen nicht der Künstler auftauchte, erst als ich dann Search gedrückt habe. Und im App Store ist es halt genau andersrum. Da taucht es in den Vorschaubegriffen auf. Aber wenn ich dann Search drücke und mit dem ganzen Term, dann verschwindet es und es kommen lauter Polaroid-Apps. Ah, das Ausrufezeichen hilft. Das Ausrufezeichen hilft. Ah, also dann sind wir erstes Suchergebnis. Also ich habe gerade Polarized in die Suche eingegeben. Man. Dann kommt halt unten dieses Autocomplete und der erste Vorschlag ist Monkeybox genau. 1 Polarized. Genau, die Autocomplete funktioniert. Und wenn du es mit Ausrufezeichen eingibst, funktioniert es auch. Auf jeden Fall mit Z eingeben, weil mit S kriegt man gar nichts. Ja. Ach, schön. Es wäre schön, wenn die irgendwie so eine Fotosuche hätten. Das wäre toll. Ja, aber wie willst du mit deinem Handy die App fotografieren? QR-Foto. Also holt euch das Marcel, aber jetzt, weil es ist mal was ganz anderes. Wenn ihr mal was anderes spielen wollt. Ja, aber also das ist das erste Spiel von Marcel seit 5 Jahren. Ja. Wow. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wow. Wie ist das mit Monkeybox? Wird das alles eher experimentell so? Oder? You never know what you get. Okay. Das ist absichtlich offen gehalten und ich hoffe, der zweite Titel macht auch die Spanne dann weit auf. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt alles mit Fotos passiert, es ist auch nicht so, dass jetzt alles irgendwie ein Adventure ist. Es ist wirklich so, wenn uns eine Spielidee, also gerade auch, also die Idee war dahinter auch, Marcel hat ja gerne mal auch so eine Spielidee und so Prototypen am Start. Und wenn man die rund genug machen kann, dass es Spaß machen und dass er eigentlich die Welt sehen sollte, ob er sich nicht sicher ist, auch wenn man sich noch nicht sicher ist, ob das vielleicht jetzt wirklich ein Konzept ist, das ganz, ganz lange trägt. Und man kann es aber schnell so ein bisschen rundschleifen und raushauen. So, dass die Welt es sehen kann, sowas in die Richtung. Oder halt Dinge, die wir schon immer mal machen wollten, die aber eigentlich aufgrund dessen, dass es jetzt ja nur so, es muss so ein komplett ganz großes Spiel werden, weil die Erwartungshaltung ist dann da, was ja übrigens immer, also Mina ist noch nicht tot, by the way. Das dauert nur länger und das ist wirklich auch in einem sehr guten Zustand, aber so, es dauert halt und irgendwie sowas kann man halt eh nur eins haben in der Pipeline in irgendeiner Form. Also ist das jetzt praktisch unser Konzept für da kommt was, es wird spaßig und es ist absichtlich kleiner. Wenn es dann super gut ankommt, man muss es vielleicht noch ausbauen und noch mehr draus machen, werden wir das auch tun, glaube ich. Aber so die Idee von dem Ding ist eher so, wir überraschen euch hoffentlich. Genau, also das ist der Hauptding, das wir überraschen wollen mit den Titeln, die da kommen. Ja. Eine kleine Spiele-Wundertüte. Ja. Wer jetzt übrigens noch nicht genug hat von Polarized, der kann auch noch ein Interview hören bei Inside Moin. Genau, das habe ich heute geführt. Momentan ist es hinter der Paywall. Die machen ja immer eine Folge pro Woche dann für alle zugänglich. Ich weiß aber nicht, ob das die Folge sein wird. Und zwar rede ich da ganz viel über das Machine Learning hinter dem Spiel. Ganz spannend und lasse mich hinreißen zu dem Vergleich, dass die neuronalen Netze zu trainieren so war wie ein Tier zu trainieren. Und es irgendwie schon eine sehr andere Art ist, Spiele zu entwickeln, wenn du oder zu programmieren, wenn du da keine klaren Ergebnisse hast, weil so ein neuronales Netzwerk, das kannst du füttern mit Sachen und dann kriegst du hoffentlich das raus, was du reingegeben hast. Aber es ist halt nie präzise und exakt. Oder reproduzierbar. Genau, so wie das halt bei normalen Programmen ist. Meistens, wenn man sie noch überschauen kann. Ja, also spannende Sache und es war halt ein wirklich nettes Gespräch auch bei Insert Moin. Dann drücken wir mal die Daumen, dass das seinen Weg aus der Paywall rausfindet. Mhm. Ansonsten muss man da klicken. Ja, so viel zu Polarize, denke ich, oder? Ja. Dann kommen wir zum anderen Koni Monkeys Titel, der jetzt seinen Abschied feiert gerade. Carcassonne wurde am 1. März aus dem Verkauf genommen und ist jetzt nur noch für diejenigen verfügbar, die es schon erstanden haben. Genau, das wollte ich jetzt nochmal als Status-Update zum Besten geben. Carcassonne ist jetzt wirklich, wie angekündigt, nicht mehr käuflich erhältlich als der Version, die unsere Ablöseversion von Asmodee ist auch noch nicht erhältlich. Keine Ahnung, was die machen, wie das machen. Wir sind da auch raus aus der Nummer. Also bitte an Hans im Glück oder an Asmodee, die fragen, wie es denn da weitergeht. Was mich freut, ist, dass wir eben noch hinbekommen haben, ein Update zu machen mit den Größen. Ein zweites dann nochmal hinterher, ein kleines, ja, so ein, zwei Crashes gefixt und eine sehr interessante Geschichte, die ein bisschen eine fiese Sache war, nämlich der Zoom-Modus auf dem iPhone XR und iPhone 11, wenn man den angemacht hat, der hat nicht gescheit funktioniert, weil die Erkennung von, bin ich jetzt auf einem iPhone ohne Homebutton, etwas zu engmaschig geführt wurde. Und die hatten einen 3X-Bildschirm erwartet, wo es einen 2X-Bildschirm dann ist, nämlich. Das ist der Unterschied. Es ist an sich eigentlich wie ein iPhone X dann, das iPhone 11 oder XR im Zoom-Modus, aber halt der Skalierungsfaktor ist nur 2X und nicht 3X, obwohl es auch die Pixel hätte dann, also es könnte auch 3X sein, an anderer Stelle ist es aber nicht. Und das hat das Ding ein bisschen zum Stocken gebracht. Deshalb wollte ich unbedingt noch das Update jetzt rausbringen. War da nicht auch irgendwas, dass der Simulator sich anders verhält? Oder? Der Simulator hat diese Option nicht, das ist das Problem. Man kann es praktisch im Simulator nicht testen. Ich meine, das ist noch eine andere Geschichte, die mir dazu einfällt. Im Moment muss man ja für den App Store auch Screenshots und Previews für die größten Devices bringen, also für das große iPad, das iPad Pro, für das große iPhone Pro und für das große das große iPhone mit Homebutton. Und das ist auch sehr interessant, dafür braucht man eigentlich auch die Devices, gerade bei Geräten mit, gerade bei Spielen bei Polarize hat man dafür das Device gebraucht, weil das ist Unity und Unity im Simulator ist immer noch ein bisschen schwierig. Und deswegen braucht man dann auf einmal diese Geräte. Das ist auch ein bisschen anstrengend, weil es sind doch relativ viele heutzutage. Mhm. Und bei Carcassonne eben kann man alles aus dem Simulator rausholen, das war dann auch ganz gut. Aber dieser eine Fall war halt was Besonderes, deshalb gab es das zweite Update noch jetzt. Aktuell habe ich sogar auch noch ein Update hinterhergeschossen, weil ich wollte wissen, ob wir in der Lage sind, dieses Update zu machen. Das ist gerade im Moment in Review. Das große Problem, das ich im Moment habe, ich kann es euch noch nicht sagen, schlussendlich ist, wie bekommt man dieses Update denn dann überhaupt? Weil es taucht nicht mehr im App Store auf und selbst in der Käufe-Historie ist zwar dann bei der App ein Updaten, aber dann kommt da auch die App ist aus dem Verkauf. Man kann aber die App runterladen, wenn man sie löscht, aber dann verliert man die Daten. Das ist ein bisschen unschön. Bei Carcassonne ist es so eine zweischneidige Geschichte, weil wenn man einen Online-Account hat, dann holen sich zumindest die Spiele und deinen Account und die Elo-Geschichte vom Online-Server, aber die lokalen, ich habe so und so oft gegen den Computer gespielt, Daten Leuten gehen halt verloren und manchen ist es wichtig, verstehe ich auch. Eine schöne Möglichkeit, die ich im Kopf habe, dass sie gehen könnte, die ich aber noch nicht testen kann, bevor ich nicht dieses Update jetzt pushe, wenn es denn durchs Review geht, ist, dass man ja seit einiger Zeit auf dem iPhone Apps auslagern kann. Also wenn man eine App nicht häufig verwendet, man kann es automatisch so einstellen, dass er die App löscht und dann wieder automatisch runterlädt. Und meine Hoffnung ist, wenn man das manuell macht, was man auch machen kann, ein bisschen umständlich, geht über Systemeinstellungen allgemein, dann Speicher verwalten, dann auf die App gehen selber und in der App steht dann, ich glaube, auslagern auf Deutsch oder eben Offload und da kann man das per Hand machen. Das heißt, so könnte man zumindest vielleicht per Hand das Update durchführen, was für uns, für Carcassonne sogar ganz gut funktionieren würde, weil da kann man in-game den Hinweis geben mit der Erklärung und dann könnte man sogar die Updates bekommen für alle. Und das Update jetzt ist ein kleineres, aber auch ein sehr wichtiges, ich hoffe, dass es durchgeht, weil das große Problem ist eben mit diesem Family-Sharing. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, bei Family-Sharing kann man die In-App-Purchases leider nicht mehr sharen seit einiger Zeit. Das heißt wiederum, was man eigentlich machen muss, ist, man muss die App sich nochmal kaufen auf dem Account und die In-App-Purchases kaufen. Oder man loggt sich kurz mit dem Account, der die App gekauft hat, in den App Store auf dem Device ein und sagt dann Sachen wiederherstellen, weil Carcassonne ist so nett und merkt sich das. Das Problem bei der Geschichte ist, wir haben dann ab und zu mal Promocodes rausgegeben für die Leute, damit die nicht mehr extra kaufen müssen. Das Problem ist, die können es jetzt nicht mehr kaufen und die können es auch so auch schon nur ganz schwierig kaufen, weil wenn es schon in Family Sharing gekauft ist, gibt es auch die Meldung, ach, das hat schon jemand anders gekauft. Alles schwierig. Und deswegen habe ich eingebaut, dass wenn man mit diesem Account schon mal gespielt hat, dass dann die In-App-Purchases einfach restored werden jetzt. So, dass es praktisch zumindest ein reibungsfreieres Spielen gibt für die Leute, die jetzt da noch das runterladen. Und das hätte ich gerne, dass es verfügbar ist für die Leute. Und naja, mal gucken, ob das wirklich passiert. Aber wenn wir so Updates machen können, weiterhin, was mich sehr freut, freuen würde, könnte man eben auch noch sicherstellen, dass beim nächsten größeren Update, wenn was kaputt geht, dann man nochmal hinterherlegt. Weil, vielen Dank schon mal an alle, so das Abo funktioniert relativ gut im Moment. Das ist jetzt nicht, also wir haben nicht üppig viel Geld, Luft, aber genug, dass man jetzt den Server betreiben kann, glaube ich schon mal, und dass man auch ein bisschen was vielleicht noch reinprogrammieren kann. Das freut mich sehr und ich hoffe, das bleibt auch so. Das finde ich nämlich schick, dann können wir das Ding nämlich am Leben halten, zumindest für die Leute, weil es sind doch echt viele, die das spielen und ich finde es immer noch rührend, dass es diverse Familien gibt, die sich über Carcassonne-Spiele in Kontakt halten, über Welt. Also das ist mehr als, also weiß ich nicht, es sind ein paar E-Mails da entgegengekommen, die gehen mir immer sehr nahe. So, meine Lieblings-E-Mails waren ja die, wo für die Hochzeit die Carcassonne-Musik angefragt wurde, weil sie irgendwie gespielt werden soll. Sei es jetzt zu Hier kommt die Braut oder was auch immer. Es waren tatsächlich 2 oder 3 E-Mails, wo die explizit nach hochzeitsmusikalischer Begleitung gefragt haben. Ah, cool. Weil man sich kennengelernt hat in Carcassonne-App tatsächlich. Super. Also hatte ich auch noch bekommen Anfragen für die Musik. Deshalb gibt es auch einen abgemixten Track inzwischen auf der Webseite, wenn ihr haben wollt, für Privat-Use. Was ist denn da der Text von Hier kommt die Braut? Hier kommt die Braut. Oh, nicht zu viel. Achso, so. Nicht mehr als 2 Takte. ist das noch Happy Birthday-mäßig? Wer hat das überhaupt komponiert? Ja, gute Frage. Habt ihr den Panic-Tweet gesehen? Fällt mir da ein? Toto? Ja. Ja. Toto. Panic hatte in Firewatch kurz mal einen Scherz drin, da hat der Afrika irgendwie ein Zitat von Afrika vor sich hingesummelt und dann musste aber Panic an Toto Lizenzgebühren zahlen. Mhm. Nee. Das und dann haben sie es rausgenommen, zu Recht. Oh, aber Mann. Das ist doch scheiße sowas, oder? Ja, das ist voll scheiße. Ja. Es ist kein Fair Use. Nee. Fair Use ist sowieso das egal. Fair Use muss man sich leisten können. Übrigens, ich habe noch eine interessante Sache im App Store entdeckt, und zwar einen schönen Bug oder vielleicht ist es auch ein Feature, wer weiß es. Wenn man sich die Top-Listen im App Store anguckt und die Kategorie wechselt, springt die immer automatisch von gekauft auf gratis, die Charts. Nice. Auch schön. Also das andere nice. Ja. Ach ja. Das das not so nice, nice. Mhm. But nice. If the Mario was nice. Ja, was Neues gibt's auch bei anderen, nicht nur bei uns. Nach einer halben Stunde Nabelschau gucken wir tatsächlich über den Tellerrand und wir fangen an mit Xbox Series X Specs. Das nicht ist nur alles die Monkeys Big Specs, können, Specs, Schnecks, Specs. Nicht nur die Monkeys können Shadow droppen. Offensichtlich liefern sich PlayStation, also Sony und Microsoft mit der Xbox gerade so ein Wettrennen, das auf obskuren Kanälen Infos droppen. Also es gibt neue Infos zur Xbox oder vielleicht zusammengefasst, so genau weiß ich nicht, zur Xbox Series X und zwar zu den Specs. Ich habe jetzt einen Artikel. Ja, es ist wirklich lustig, das stimmt. Xbox das ist so ein Snowball-Händler gewesen, so, der Specs. Triple X Snack Specs. Genau, was ich da immer empfehlen kann, Euro-Schneck-Snack. Natürlich Digital Foundry, also das ist ein YouTube-Kanal. Alles, was irgendwie Specs angeht und Computerspiele, die sind immer sehr gut. Ich habe jetzt einfach mal einen beliebigen Artikel verlinkt hier, jetzt in diesem Fall GamePro.de. Da ich leider einfach nicht dazu gekommen bin, mich näher damit zu beschäftigen diese Woche oder letzte Woche. Aber da kann man mehr nachlesen, was uns da erwarten wird. Es ist von Teraflop die Rede. Quasi ein riesiger Flop. Ich bin gespannt. Und das Ganze soll ja erst jetzt in der Weihnachtssaison richtig losgehen mit den neuen Konsolen. Und wer weiß das, weil das Coronavirus ja doch auch einige Sachen verzögert dieses Jahr. Ja. Wo wir schon bei Teraflops sind, kommen wir zur Sau, die diese Woche durch das Dorf getrieben wird. Auf und ab, nämlich der Mac Pro und seine Rollen. Ja, du hast ja gemeint, das ist ja alles nicht so schlimm wahrscheinlich. Ich find's ein bisschen schwierig, weil das sind Rollen für $400, dass man dann die vier Rollen an seinen Mac Pro bekommt. Und diese Rollen haben keinerlei Feststellung. Das heißt, die rollen super, aber wenn der Boden uneben ist, dann rollt halt der Mac Pro auch ein bisschen so durch die Gegend. Und das fand es belustigend zumindest in dem. Ja, also ich gebe zu, dass es belustigend ist und ich denke auch, es ist halt irgendwie sehr effektiv für einen YouTuber, wenn er dieses Video macht und shared, weil dann kriegt er ordentlich Views. Man könnte halt hinterfragen, wer braucht eigentlich diese Rollen und brauchen die Leute, die diese Rollen kaufen oder diese Firmen, die diese Rollen kaufen, wollen die einen Feststeller oder nicht? Ja. Klar, man kann Feststeller dran machen, die dann nicht benutzt werden im Zweifel, aber keine Ahnung. Also vielleicht ist es ein Problem, ich weiß es nicht, ich bin nicht Zielgruppe, ich weiß nicht, wer Zielgruppe ist für diese 400 € Rollen. Offensichtlich gibt es Menschen, die das kaufen und die können dann entscheiden, ob sie Feststeller brauchen oder nicht. Also ich finde es sehr, sehr albern, weil du kannst einfach vier goldene Apple Watches drumlegen um die Rollen und dann ist es alles überhaupt kein Problem. Wir stellen fest, die Rollen rollen und sind nicht festzustellen. Ja, aber wenn dein Boden so schief ist wie der von MKBD. Dann wohnst du bei mir zu Hause. Also wenn du dir Rollen für 400 € kaufst, dann kannst du dir auch einen geraden Boden leisten. Ja, das meine ich nämlich auch. Also jeder, der ein Parkett zu Hause hat, weiß, dass das nicht ist. Und was machen Seeleute? Ja, die Seeleute. vielleicht ist es ja auch gut, wenn der so ein bisschen rollt quer durch die Kabine, weil alles andere bewegt sich ja auch quer durch die Kabine, was nicht niet- und nagelfest ist. Jetzt bist du wieder bei Overcooked 2, oder? Ja, stimmt. Oh. Ja. Schwierigste Level. Top. Nun ja, nun denn. Kommen wir von der einen Sau zur anderen Sau und diese Sau ist dann im Zweifel die arme Sau. Wichtigere. Anführungszeichen, die größere, nämlich ganz frisch aus der Tagespresse verschiedene Firmen, unter anderem Apple und Nike, wurde festgestellt, dass die Firmen, die diese Firmen benutzen, um Outsourcing zu machen nach China, Zwangsarbeit von uigurischen Gefangenen höchstwahrscheinlich einsetzen. Und das ist ja dann eher so suboptimal insgesamt. Ja. Ja. Wir erinnern uns, China macht diese Umerziehungslager, Anführungszeichen, für die uigurische Minderheit. Intern Also China behauptet, das wäre Fake News. Die ich wollte gerade sagen, Fotos. Das sollte doch niemand erfahren. Also Martin. Ja, aber die, die Satellitenfotos von diesen Lagern sehen nicht fake aus. Pass auf, musst du gleich in die ecuadorische Botschaft. Ach Gott, nee. Also das nehme ich dir jetzt übel, mein Freund. Entschuldigung, der war auch sehr tief. Nein, aber so dieser Mann hat alles verdient, was er bekommt. Tut mir leid. Das wird interessant noch weiter zu verfolgen. Es gibt momentan halt diese Story von Washington Post und Sydney irgendwas war es, glaube ich, also Tageszeitung aus Sydney. Und mal sehen, wie da die Firmen noch reagieren. Bis jetzt ist es noch so ein bisschen, müssen wir mal gucken. Mal sehen, was da als nächstes passiert. Ja, das ist wieder die can't have nice things und es gibt keinen moralisch vertretbaren Konsum im Kapitalismus und das ist irgendwie, es ist zum Kotzen. Es ist so, wir wollen doch nur so schöne glitzernde Sachen und es ist Glitzern oder Menschenrechte oder so. Ja. Aber Glitzern ist ein gutes Stichwort für das nächste Thema. Man kann nämlich doch schöne Sachen haben. Ja, mal sehen. Es geht um den ESC, den Eurovision Song Contest, der dieses Jahr Prix d'Eurovision de la Chanson, der ja dieses Jahr in Island stattfinden soll und nicht in Island. Im nächsten Jahr soll er in Island stattfinden. Ja, wie jetzt? Nächstes? Ich dachte dieses. Also er soll nächstes Jahr in Island stattfinden, weil das würde heißen, dass Island dieses Jahr gewinnt. Also wer hat denn letztes Jahr gewonnen? Ich glaube, er findet statt in meinem Kopf habe ich jetzt Kopenhagen, aber jetzt muss ich mal gucken. Ich tippe mal. Dann erklärt mir doch mal das Thema. Offensichtlich bin ich nicht gut vorbereitet. Das Thema heißt Dadi Okak. Okay, ich kann es nicht aussprechen. Es geht um eine Band. Rotterdam. Also Rotterdam ist in Rotterdam. In den Rotterdam. Nicht. Ach ja, stimmt. Ach. Genau. Also der nice. Island hatte seinen Vorentscheid ESC 2020 und es hat eine wunderschöne, jetzt verlinkte Band gewonnen mit dem tollen Titel Think About Things. Die haben sich vor 3 Jahren schon mal in Island beworben und sind da Zweite geworden. Die geben doch nur an, dass sie akzentfrei das TH sprechen können als einzige europäische Nation. Und ein großartig köstlicher Song mit einem großartig köstlichen Video. Und das Lustige ist, wenn man ihn so hört, dann denkt man, das ist ein Liebeslied. Nein, das ist das Lied des Sängers, der Vater einer Tochter geworden ist. Seine Frau spielt auch mit in der Band. Das ist die mit den Locken, die am Bass spielt. Und es geht darum, dass er wissen möchte, was sein Kind denn wohl denken wird, wenn es erstmal sprechen kann. Also super sweet, sehr awkward, aber auf eine lustige, sehr charmante Art awkward getanzt und performt. Dabei trotzdem gut gesungen und wirklich cool. Eine sehr, sehr lustige, schöne Sache. Und ich drücke die Daumen man hat ja oft, wenn man so lustige Songs hat, man erinnert sich an Stefan Raab oder Guido Horn, dann sind die halt eher auf eine schlechte Art lustig, einfach bloß lustig. Und das ist wirklich eine Mischung zwischen Können und quirky Charme. Also, erinnere mich gerade an die Episode, als ich meinen kanadischen Freunden erklären was Watte hatte, Dute da bedeutet. Auf jeden Fall ging weniger das, platt. Lustigerweise ging dieses Lied unter anderem durch ich weiß nicht, ob Tim Pritlove schuld war. Ich habe es über Tim Pritlove gehört. Aber ging das durch die Welt. Ging das letzte Woche oder vorletzte Woche viral in Deutschland. Und es haben unglaublich viele Medien darüber berichtet, dass in Island da so ein Vorentscheid stattfindet. Und das passiert ja auch nicht so oft. Ja, wo wir schon bei viral sind, wollen wir auch hoffen, dass der ESC überhaupt stattfindet. Oh yeah. Ja, aber also den kann man ja dann auch, das wäre doch auch mal charmant, den dann aus den verschiedenen Ländern zusammen zu übertragen. In einen ESC, der muss ja gar nicht. So richtig Eurovision quasi. Ja, der deutsche nicht? Contender fand ich jetzt dieses Jahr nicht so spannend. Oh eher Gott, so. Was soll das? Und der Deutsche haben sie nicht war auch sogar das Abstimmung verhindert oder so abgeschafft? War das nicht so, dass er es nur noch in der Jury entschieden hat? Ja, die versuchen ja jedes Jahr rumzudoktern. Aber ich habe den Deutschen auch angehört und ich habe kein Lied so schnell vergessen, wie ich es gehört habe. Das ist so ein generischer Mumpitz. Es war nicht mal schlecht generisch, es war einfach nur das Generischste vom Generischsten. Ich habe noch nie so was Generisches gehört. Ich finde, die ESC-Geschichte gewinnt halt wegen so ein bisschen Abstrusität. So. Die braucht so ein bisschen schräg. Und dieser Napoleon Dynamite-Verschnitt hier mit ein bisschen mehr Daft Punk und so, finde ich super. Ich habe auch eine skurrile Geschichte zum ESC. Und zwar, ich war in der Alabama-Halle, als dort Rudolf Mooshammer seinen Kandidaten zum deutschen ESC-Beitrag vorgestellt hat. Was? Oh ja. Wer war das? Mit Daisy. Rudolf Mooshammer, das war der Klamottenzahl. In welchem Jahr war das? Also ich würde sagen, das war vor 9/11. Der hat gesungen, ja. Oh, das wusste ich. Über seinen Hund, oder? Ja, der Mosi. Er war Kandidat. Nee, das Lied ging irgendwie Mooshammer, Gurtsammer oder so ähnlich. Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber es war jedenfalls so geil skurril. Dass ich das erwähnen wollte. Für alle, die sich jetzt fragen, lebt denn eigentlich Daisy noch? Die Antwort ist nein. Oh. Ist sie nicht sogar. Ja, nee, ich habe das gelesen. Sie hat ihn, glaube ich, überlebt. Aber ja, aber ich habe gelesen, als sie gestorben ist. Also seltsamerweise hat man das mitgekriegt. Gott, echt Mooshammer. So Münchner Zwietracht-Feature. Ja. Mooshammer. Mooshammer. So richtig im Sinne von, wir haben Geld. Ach Gott, ja. Ganz schlimm. Ist hier irgendwo auf irgendeinem Video, da kann man suchen im Internet, findet man dann. Ja, ob das jedenfalls der drücken wir die Daumen, nicht und Russell Crowe drücken die Daumen, dass sondern Island. Gut. Dann kommen wir zu einer besonderen Kategorie, die es alle 100 Folgen gibt, hast du gerade gesagt, Tobi. Ja, wir haben uns was ausgedacht, weil wir müssen ja die 400. Folge feiern. Und deswegen habe ich eine Kategorie ins Leben gerufen, die wir nur bei ganz runden Folgen machen, und zwar die Hörerfragen. Hörerzuschriften. Warte. Soeben erreicht mich eine Hörerzuschrift. Vom Notar beglaubigt, wird es reingereicht. Herr Fax. Ohne Gewehr. Uli K. aus München schreibt. Uli K. aus M. schreibt: liebe Fanboys, was ich schon immer mal fragen wollte, wie ist denn das jetzt mit den Monkeys? Ja, da schalten wir mal in unser Schweizer Büro. Konrad Tönz. Ja, da würde ich mal mit dem Folgentitel antworten, 400 Bad Requests. Bad Request, Uli. Gut, also wie ist es denn mit den Monkeys? Die Coding Monkeys machen neue Spiele, was sehr schön ist. Wir haben heute jetzt Polarized veröffentlicht und es wird weiter an anderen Spielen gearbeitet. Das ist schön. Carcassonne gehört da nicht dazu. Den CEO-Wechsel, heißt es Rochade oder Rochade? Ich habe schon beides gehört. Bundesland. Rochade. Je nach Bundesland. Oh, okay. In Bayern ist es schon auch eine Rochade. Rochade. Rochade. Schade. In Franken ist dann eine Rochade. Genau. Also den Wechsel, den fliegenden Wechsel zwischen Martin und Dom in der CEO-Position kann man sich in Folge 398, glaube ich, anhören. Ja. Da habt ihr schon drüber geredet. Also Dom ist jetzt helmt das, wie man auf Englisch sagt, ist jetzt vorne im Cockpit. Ah. Und vorher war Martin vorne im Cockpit. Und ansonsten geht's weiter. Wir werkeln an neuen Produkten und an neuen Ideen. Und warum erzähle ich eigentlich über die Situation der Monkeys? Ja, weil du die Hälfte der Coding-Monkeys bist jetzt. Ja. Genau, du bist das jetzt mal aktuell. Zwar noch nicht in... Genau, noch nicht offiziell, aber ich tue mal so. Und wie immer so freiberuflich, wie du dir das wünschst, aber du machst... Genau, ich versuche weiter, mich rein zu sneaken. Genau. In dem Kontext, wir haben ja jetzt praktisch so dann, dieser Podcast besteht aus zwei Ex-Cody-Monkeys und Ist ja auch keine neue Entwicklung. Die Menge der Xcoding Monkeys. Die Menge der Xcoding Monkeys. Steigen stetig an. Genau. Auch für Carcassonne nochmal vielen Dank an Lisa. Die ist auch kurzfristig nochmal freiberuflich eingesprungen und hat Hand angelegt, damit wir es zeitlich hinbekommen. So, auch schön. Insofern, die ist auch noch weiter in der Branche tätig und war kurzzeitig für uns verfügbar. Sehr schön. Das freut. Und ja, also die Monkeybox ist eine Sache, die ihr sehen werdet von uns. Und was ansonsten noch alles kommt, lasst euch überraschen. Und wir haben eine neue Webseite. Ja, genau. Ja, Aga hat gebastelt. Oh, sehr schön. Da kann man nachlesen. Da wird auch dann, falls sich die Kopfanzahl noch dann wieder permanenter erhöht, werden die da auch auftauchen. Dann könnt ihr das da verfolgen auch. Wir werden es auch wahrscheinlich hier auch ankündigen. Aber zunächst werden wir jetzt erstmal schauen, wie wir denn eben fleißig am Spiele basteln und das Ding am Fliegen halten. Jetzt post Carcassonne wird es ja durchaus eine interessante Herausforderung auch. Aber wir sind guter Dinge aktuell. Das ist schön. Genau, also wir sind auch sehr offen gerade, was Entwicklungen angeht, wie man sich jetzt am Markt platziert, wo wir hinwollen. Da researchen und developen wir. Mhm. Genau. Ja, es ist und bleibt spannend, liebe Hörer. Ich habe noch gute Überleitung zur zweiten Frage. Zweite Frage bekommen von einem Herrn Kusterer. Aus Bayern. Eine Großstadt in Bayern. Der fragt, liebe Fanboys, was ich schon immer fragen wollte, kann man überhaupt von Indie-Spielen leben? Und wenn ja, wie? Und wenn nein, was muss man dann machen? Also wenn man nicht davon leben möchte, muss man einfach keine Spiele veröffentlichen. Dann kann man davon nicht leben, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe. Kann man von Indie-Spielen leben? Prinzipiell kann man ja eigentlich von fast allem leben. Die Frage ist immer, wie viele Menschen auf der Erde tun das? Also es gibt auch Menschen, die leben davon, sich in Indies? Eine Badewanne zu legen und da Beefy zu verteilen. Wie viele Indies gibt es? Badewanne Beefy? Kennst du nicht die Influencerin, die eines Tages in einer Badewanne voller Beefy aufgewacht ist, dann ein Foto gemacht hat und gesagt hat, ich enjoye gerade meine Beefy in der Badewanne. Völlig keine Werbung, nur nicht gestellt. Einfach ein Leben, ein Foto aus meinem Leben. Oh, okay. Musst du mal googeln. Ein sehr, sehr lustiges Foto. Aha. Okay. Genau. Also man kann auch Influencer werden und Produkte bewerben. Können auch nicht viele. Also nicht viele kriegen dafür Geld. Insofern ist die Frage schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich wiederhole ein bisschen das, was ich bei dem Vortrag in Hamburg auch gesagt habe. Und das war, das Wichtigste ist, deine Nische zu finden. Als Indie hast du keine Chance, gegen die Großen zu konkurrieren, gegen die großen Unternehmen. Deswegen machen wir, also unter anderem neben dem Ethischen, auch deswegen kein Free-to-Play, weil da muss ich halt gegen King und Zynga obwohl die sind die nicht schon wieder pleite, keine Ahnung, muss ich halt anstinken, heutzutage Tencent. Entweder sind sie pleite oder sie haben jemand gekauft. Ja, sondern du musst irgendwo einen Ort finden, also zum Beispiel Arnold Rauers ist da ein Beispiel, Tiny Touch Tales, der mit seinen kleinen Strategie-iOS-Titeln sein Geld verdient. Oder kommen wir gleich nochmal dazu, Philipp Steuermeier mit Kamibox, der halt viele kleine Spiele macht, dafür immer auf den Punkt, immer frische, interessante Ideen und da seine Nische gefunden hat. Oder ich meine, Astu damals hat es mit einem einzigen Spiel geschafft, mit Monument Valley eine Nische zu finden. Oder Escher Vollmer mit Threes hat eine gefunden. Mhm. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, denn da, wo sich gestritten wird im Markt, da wird die Luft sehr schnell dünn. Also ich halte wenig von diesen Ratschlägen wie, oh, du musst auf jeden Fall auf Steam. Oh, du musst ja auf jeden Fall Epic Store machen. Oh, du musst auf jeden Fall VR machen. Oh, jetzt ist Switch dran. Weil das machen ja alle. Ja, mach doch ein MOBA. Genau. Und deswegen habe ich jetzt versucht, mal ein Machine Learning Spiel zu machen, weil es machen sehr wenig Menschen Machine Learning Spiele. Ob das funktioniert, ist immer wieder eine andere Frage. Man kann halt versuchen, dem Glück auf die Sprünge zu helfen, aber wo es dann hinfällt, weiß man nicht. Mhm. Also du kannst bloß die Rahmenbedingungen schaffen, um Glück zu haben. Ich glaube, also ich glaube, was auch bei Indies so ein typisches Setup ist, ist, dass ich würde sagen, der Großteil ist sehr, sehr kleine Buden. Ein Entwickler ist so, kommt häufig vor und vielleicht zwei oder drei jetzt Entwickler, Designer, Soundguy oder Girl sind so die häufigsten Konstellationen, würde ich sagen. Also was, das ist das eine, so Kosten gering halten hilft natürlich bei so Opportunity-based Ideen immer. Was ich wichtig finde, ist, wenn man diese, also für die fragestellende Person, das Problem ist ein bisschen, dass alle Stories, die man dazu hört, man häufig von den Leuten beantwortet bekommt, bei denen es geklappt hat. Ja, also Survivor Bias ist das Stichwort. Und das trifft ja bei uns ja auch zum Teil zu. Ja, Carcassonne hat uns einfach sehr weit drüber geholfen. Marcel hat mit Rules auch nochmal einen großen Hit gelandet. Und die anderen Sachen, die wir so gemacht haben, waren jetzt nicht so erfolgreich auch. Darf man auch nicht vergessen. Und da müssen wir halt, also da Regeln abzuleiten ist schwierig. Also Kosten gering halten schadet natürlich per se nicht so, weil man weiß nicht genau, wie lange hält denn das Glück oder wie lange hält denn so eine Serie oder wie macht man denn genau dann das nächste Geld wieder an der Stelle. Also das bleibt spannend, definitiv. Ich denke, es hilft auch nicht wirklich, da vielen Ratschlägen zu folgen. Also da muss, ich glaube, ein Kernpunkt ist auch so, wenn man Indie sein will, weiß man das, glaube ich. Und da muss man ein bisschen seinem Bauchgefühl einfach vertrauen und das einfach so durchziehen, weil es hilft ja nichts, wenn man sich irgendwie dann mit irgendeinem Investor oder so ins Bett legt und dann klappt das aber dann alles nicht, nur weil es jemand empfohlen hat. Kann man natürlich machen, also es sind halt so die verschiedenen Wege, die es dann auch noch gibt. Also man kann sich eine Förderung versuchen zu holen, man kann versuchen, sich für Preise zu bewerben, die dotiert sind. Das hilft natürlich dann auch bei der Größenordnung. Also wenn die Kosten gering sind, ja, wenn die Kosten hoch sind, ist so eine Preis oder dotierter Preis nicht so wirklich relevant. Wenn man aber die Kosten gering hält, wie zum Beispiel, ja, Marcel als Independent, als Super-Indie, so an der Stelle eigentlich auch. Das war immer so ein, es muss halt für die nächste Zeit reichen, Modus. Und das gibt halt dann auch die Freiheit, so mal Dinge zu machen und auszuprobieren. Und wenn es dann mal funktioniert, dann hat man ein bisschen mehr Luft wieder so an der Stelle. Und ich glaube auch, je nachdem, wann ihr uns fragt, geben wir andere Antworten an der Stelle. Im Moment ist es gerade so dabei, ja, ist spannend, mal gucken, aber wir sind halt auch wieder in der Größenordnung unterwegs, wo, mei, zur Not können wir uns mit anderem Geld über Wasser halten, das wir uns besorgen. Wenn wir Indie sein wollen und Spiele machen wollen, dann können wir das dann trotzdem tun, weil dann machen wir halt Auftragsarbeit. Wir sind in der IT-Branche. Das ist der Worst-Case-Szenario. Wie wir noch zu siebt waren, war das leider keine Option. Und ich meine, das ist auch ein bisschen so der ehrliche Grund, warum wir nicht mehr zu siebt sind. So. Mhm. Ja, also so eine Sieben-Kopf-Firma, der muss schon einfach der Rubel rollen, kontinuierlich in einer Größenordnung. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man so zwei, drei, vier Personen ist. Vor allem, wenn du da halt irgendwie Auftragsarbeiten machen willst, also dann brauchst du halt dann auch Leute, die sich da vollzeitlich drum kümmern und Project Manager machen, und dann bist du halt eine Agentur und kein Indie-Studio mehr. Wobei genau. das Modell sehe ich in München auch immer wieder, das Spiele-Glitschen, die ganz klar das Selbstverständnis als Spieleklitschen haben, das Ganze mixen und sagen, sie rollieren ihre Leute durch kleine Projekte, die vielleicht ein Viertel, halbes Jahr sind. Die müssen einmal was Ernstes machen, also einfach eine Applikation, Auftragsarbeit, und dann dürfen sie als nächstes auf einem Spiel arbeiten. Und es gibt viele Leute, die sagen, ich nehme das in Kauf dafür, dass ich überhaupt Games machen darf. Wobei ich glaube, bei diesen mittelgroßen Spieleklitschen ist sowieso das ganze Businessmodell ich nehme das in Kauf dafür, dass ich Spiele machen darf, weil... Was natürlich so insgesamt ein bisschen eine schwierige... Reichtum macht es, glaube ich, keiner. Eine schwierige Position ist so in der ganzen Spielebranche, weil es halt sehr schnell in das, okay, dafür, dass ich Spiele machen darf. Ich also ich würde ungern in die Situation kommen wieder. Ich habe das bisher auch, also wir haben das auch bisher nicht so gemacht. Wir haben immer versucht, gut zu zahlen und zwar kontinuierlich zu zahlen. Und wenn nicht, dann muss man halt andere Wege eingehen, einschlagen. So dieses, man beutet die Leute mal eine Zeit lang aus, weil es halt eh, oh, ihr dürft Spiele machen, was ja in der Branche leider sehr verbreitet ist. Ja. Da bin ich ziemlich dagegen. Aber es bietet sich natürlich an und ich kenne auch von der anderen Seite her so, oh ja, für Spiele machen, klar mache ich da jetzt mal große Vorleistung. Und im Wesentlichen haben wir das ja für uns selber ja auch gemacht. Wir haben ja wirklich auch so wirklich da alles reingesteckt in Carcassonne zeitlich und risikomäßig, weil wir es konnten an der Stelle und auch weil wir es nicht besser wussten, ehrlich gesagt. Ja. Ich weiß nicht, ich würde es auch nicht nochmal machen. Es war echt kurz vor knapp an der Stelle. Also wenn Carcassonne gefloppt wäre, dann wäre das Ganze, also da wäre nichts gewesen mit den Monkeys. So. Das war bei mir bei Rules ja auch so, wenn das gefloppt hätte, dann wäre das für mich auch erstmal das mit den Spielen gewesen. Ja. Das ist vielleicht noch eine Lektion, die man daraus lernen kann. Man kann gar nicht so viele Lektionen daraus lernen. Ja. Das heißt, der Markt vor 5 Jahren, als das letzte Spiel von uns rausgekommen ist, war ein völlig anderer als jetzt. Das heißt, so dieses sich drauf verlassen, dass das so und so gut laufen wird, in so und so Kanälen ankommen wird, so und so Beachtung bekommt, das geht gar nicht. Ja. Man muss sich immer neu einstellen. Um da nochmal einzuhaken und auch zu dem Thema Survivor Bias, was Dom vorher meinte, es gibt einen sehr guten Talk von Darius Kasemi, das ist dieser Tiny Subversion Mensch, der lange so Twitter-Bots gebaut hat, auf der XOXO, der heißt How I Won the Lottery. Und genau diesen Themenkomplex halt behandelt mit, er beschreibt halt, wie er erfolgreich geworden ist, nämlich hat halt Glück gehabt. Und das ist sehr gut. Das ist ein sehr guter Talk. Ja. Und die These ist halt, jeder, der dir sagt, wie du es schaffst, ist wie jemand, der dir sagt, wie kannst du die Lotterie gewinnen? Hier ganz einfach, ich habe diese 6 Zahlen angekreuzt und habe die Lotterie gewonnen, das musst du nur auch machen und dann wirst du auch die Lotterie gewinnen. Hier sei auch nochmal, also kann man denn vom InDesign leben, so mal der Dank angesprochen an euch da draußen, die ja auch schon öfter mal ein Spiel gekauft hat, obwohl es euch gar nicht so interessiert hat, weil ihr die Storys hier lustig findet oder es halt sowieso unterstützenswert findet. Das wissen wir schon auch, dass der Teil auch was bewirkt und was bringt und diesen Luxus haben wir jetzt hier, also die, wenn man die Exposure hat, das ist so die andere Geschichte, den haben andere nicht, also aber da nochmal explizit wirklich, danke, wir sind uns da nicht zu schade für, ja, wenn ihr das Spiel kauft, weil ihr uns unterstützen wollt, ist uns das auch sehr recht. Gut, ein schönes Schlusswort und auch eine glatte Überleitung zum Konsum. Wir fangen an mit anknüpfend an unsere Folge mit der Trilogie der Trilogien, eine Duologie der Duologien. Ja, ich habe 2 Duologien ausgepackt. Die eine ist älter und zwar ist es von der Octavia M. Butler, die leider nicht mehr lebt. Und zwar sind es die Parable of the Sower und Parable of the Talents. Das sind, das ist ein paar von Dystopien, die einer Hauptperson, Lauren Olamina, folgen, die ein bestimmtes Leiden hat, dass sie hyperempathisch ist. Das heißt, wenn sie irgendwas sieht, irgendeine Gefühlsregung oder wenn jemand Schmerzen hat, dann empfindet die selbst das auch. Und die lebt in einer so dystopischen Near Future. Ich glaube, 2032 ist die Jahreszahl, in der alles Kacke ist. Die Menschen, die sich leisten können, leben so in gated communities, die den schlimmsten Abschaum draußen halten, die wirklich gar nichts haben und die sich gegenseitig umbringen für Wasser im Zweifel und Riesenfirmen, Megacorporations haben de facto die Macht über alles und können die Leute in sklavenähnlichen Zuständen halten. Es knüpft so ein bisschen auch an oder es schlägt in die gleiche Kerbe. Klingt vertraut. Genau, wie die Margaret Atwood. wieder erstaunlich prophetisch, wenn man sich die heutige Zeit ansieht. Was auch erstaunlich prophetisch ist, ist, dass ein Mann die Präsidentschaft anstrebt, der so ziemlich faschistoid unterwegs ist, ein Rechtspopulist, dessen Slogan ist, Help us make America great again. Und das muss ich sagen, also das ist ja Chapeau für die, so viel Prophetismus. Ja, es geht, das Buch teilt sich in zwei Teile. Der erste Teil beschreibt so das Leben in diesem Compound und die Probleme, die die haben, wenn jemand mal raus muss, weil sie Wasser kaufen müssen und so. Und der Bruder von der Lauren, der Hauptperson, der geht dann irgendwann, bekommt irgendwie eine Waffe und geht dann über die Mauer nach draußen, kommt später wieder, bringt Geschenke mit und Kohle und driftet dann so in ein Leben der Kriminalität ab und findet dann auch ein schlimmes Ende. Später wird der Compound, in dem die alle leben, überfallen von außen und irgendwie niedergebrannt und Lauren und ein paar Flüchtlinge müssen dann so ihren eigenen Weg finden und erleben da üble Dinge und finden aber auch ein paar Weggefährten, bis sie dann am Ende vom ersten Buch weit weggewandert sind und eine Art Farmkommune da gründen. Was mir an dem Buch so gefallen hat, ist die Welt, die wirklich glaubwürdig ist. Also man kann sich das wirklich vorstellen, dass es dahin gehen könnte, dass eben die Trennung zwischen den Leuten, die sich irgendwie Schutz leisten können und den schutzlosen Obdachlosen, die dann irgendwie schauen, wie sie durchkommen, sich so entwickeln. Und es ist auch, die Geschichte hat so einen greifbaren Realismus und Pragmatismus. Also es ist weder irgendwie verklärt und alles super und rosig und wenn man nur zusammenhält, kann man die schlimmsten Dinge überleben. Aber es ist auch nicht schrecklich, tödlich, dystopisch. Sondern es gibt eben auch gute Menschen und man kann sich verbünden und gemeinsam mit Vertrauen eine Gruppe bilden, die für sich sorgen kann. Insgesamt hat mir das sehr gut gefallen und deswegen empfehle ich das. Sehr gut, also klingt sehr interessant. Und bevor wir zum nächsten Thema kommen, wollte ich noch kurz einhaken mit einer, mit einem, wie sagt man auf Deutsch? Egal. Mit einer kurzen Story, die mir gestern klar wurde zum Thema prophetische Science Fiction. Nämlich, wir erinnern uns an den Anime-Film der späten 90er, Akira. also der spielt ja 2019. Und in diesem 2019 sind die Olympischen Spiele in Tokio angekündigt für 2020. Und es gibt eine Szene, wo man so ein Plakat sieht für die Olympischen Spiele 2020, wo dann eben jemand mit Graffiti drunter geschrieben hat, sagt sie doch ab wegen der Seuche, die ausgebrochen ist. Fand ich nur einen interessanten Punkt. Crazy. Und ging auch irgendwie letzte Woche auf Twitter rum. Vor allem in Japan auf Twitter irgendwie mit dem Hashtag Just Cancel It auf Japanisch. Oh, hier wird noch eine Meldung reingereicht, gerade vom Dom, die er mir per Papierflieger aus Frankfurt geschickt hat. Und das ist zwar, Präzision. Zwar gibt es einen Release-Termin für Death Stranding PC. Oh. Oder war das ein Hoax? Dom. nee, ich glaube nicht. Das war Kotaku gerade vor einer Frontpage. Ist aber nicht also war es ein Hoax. June 2nd kommt es auf. Und zwar Steam, Epic und Retail. Ich weiß nicht, was Retail sein soll. Im Laden. Aber diesen neuen geilen Store. Der Retail Store. Genau. Ja. Und wird Crossover-Content zu Half-Life haben. including available jetzt, Spoiler, Headcrab. aber wahrscheinlich nur auf Steam dann, oder? Ja, genau. Also wahrscheinlich. Ich möchte dazu auch noch sagen, leider nicht selbst getestet, auch für die PlayStation gibt es ein Update. Und zwar kann man wohl mehr Cutscenes canceln. Also leichter canceln. Leichter canceln. Oder dauerhaft canceln oder so. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Du aber meinst diese Mini-Cutscenes, die immer passieren. Es ist ein Quality-of-Life-Feature, das viele lange erwartet haben. Damit wird die Spielzeit von 150 Stunden auf 120 Stunden gedeckt. Das ich bin ja noch nicht durch und ich bin schon bei 80 Stunden. Ja, das ist es. Und da es hier so ein Crossover mit Half-Life gibt, warum gibt es ein Crossover mit Half-Life? Also zwei Geschichten. Bei Half-Life kommt ja demnächst der VR-Titel raus. Ja, so der gerne referenziert wird. Und auf Steam ist auch schon seit längerem Black Mesa so gut wie fertig. Kann man kaufen, spielen. Was halt dann aus einem irgendwie Indie-Rewrite, glaube ich, von Half-Life entstanden ist, jetzt aber eine offizielle, aktuelle Version von Half-Life ist. Ja, also ein Remake von Half-Life 1. Genau, ich habe Half-Life ja nie gespielt, obwohl ich die Orange-Box hatte, frevelhafterweise. Vielleicht mache ich das dann mal irgendwann. Anmerkung, Orange-Box ist ja Half-Life 2. Ah, okay, dann hatte ich vielleicht bei Half-Life 2 nie genug Kontext auch. Vielleicht muss ich da mal Half-Life 1 spielen. Ich habe Half-Life also auch noch nicht gespielt. Das ist aber für dich doch, du bist doch jetzt Ego-Shooter-Man mit nachdem hast du gemerkt, wenn wir schon jetzt so derailen, dass es jetzt auf PlayStation Plus auch für dich nochmal die komplette Ding Collection umsonst, BioShock Collection gab umsonst. Also die wollen einfach alles, was du gekauft hast, dir schenken. Ja, ja, ich glaube nämlich auch. Ich glaube auch, das ist personalisiert, PlayStation Plus, und man kriegt immer die Sachen, die das wäre ihr Preis gewesen. Hat. Ja. Trollt die Trolle. Gerade akut übrigens auf PlayStation Plus Shadow of the Colossus, für alle, die es immer noch nicht gespielt haben. Toll! Ja. Ich hoffe, gut. Journey kommt bald. Shadow of the Colossus ist okay, das ist berechtigt. Der muss es machen. Genau, zu dieser ganzen Release-Geschichte, weil die Konferenz war in Hamburg. Marcel hat hier kurz einen Zwischenstopp eingelegt, zu dem wir dann das Release fertig gemacht hatten nach unserem Review-Desaster. Und da haben wir uns auch mal wieder auf der Xbox das Angebot angeguckt, weil da habe ich die Xbox mal wieder gestartet. Nach einem langen Update, wie es dann immer so ist, wenn man so Konsolen lange nicht startet, musste man dann wieder feststellen, dass auf der Xbox ja wirklich eigentlich nahezu das ganze Angebot in dem Xbox Pass ist. So, also da ist man absurd. Mehr oder weniger, da hat man gefühlt Netflix. Also da ist ja jetzt Vor allem, da sind richtig drin, viele tolle Spiele und, drin. Ja, also da ist einfach so, da kauft man halt nur das Abo, glaube ich, noch. Und ich bin gespannt, ob das in der nächsten Konsolengeneration mehr oder weniger, du kaufst dir halt das Abo zur Konsole wird oder ob man überhaupt noch Titel einzeln kauft. Tja. So. Also ich finde es toll als Spieler, ich finde es nicht so toll für die Indies, die da alle ihre tollen Spiele haben. Wir haben Blair Witch angespielt und sind so weit gekommen, wie ich damals bei Resident Evil 7 gekommen bin. Nämlich gerade bis zum Anfang des Waldes sozusagen. Und dann kam das Release raus. Das war ein bisschen blöd. Deswegen können wir das nicht beurteilen, wie gut Blair Witch war. Ja, aber ihr könnt wahrscheinlich beurteilen, wie gut Drogon ist oder wie auch immer man das ausspricht. Ein Titel, der existiert für die PS4, Xbox One und PC. Auch bei Drogon kann ich nicht sagen, wie gut es ist. Ich kann noch ein bisschen was drüber erzählen. Ja. Und zwar, ich habe es auch ein bisschen bis nach Prolog gespielt bis jetzt. Wie gesagt, ich hatte nicht wirklich viel Zeit jetzt die letzten Wochen. Und zwar ist es gefühlt ein Walking-Simulator mit einem Kompagnon. Man merkt dem Ganzen schon den Indie-Charme an. Das heißt, leider ist die Kompagnon, also ein jugendliches Mädchen, würde ich sagen, weiß nicht, so 17 oder so, mit der man da unterwegs ist, nicht so wahnsinnig toll animiert und so. Also man hat nicht das Gefühl, das ist richtig toll gemacht. Ansonsten, es erinnert auf den ersten Blick sehr an, finde ich, Firewatch, so von der Art des Spiels. Bloß, dass du halt jemanden dabei hast. Es spielt in einem nordischen Setting, wo du ankommst mit einem Boot auf einer Insel. Also da musste ich dann schon fast an BioShock denken. Und du kommst dann an in einen Ort, der ziemlich idyllisch liegt, in so Bergen, an einem See, und alles ist verlassen und du suchst da eigentlich deine Schwester. Und gehst dann zu dem Haus, wo du dich verabredet hast mit den Leuten, aber ist keiner da. Und mehr ist noch gar nicht viel passiert, außer noch so eine kleine Traumsequenz. Bis jetzt finde ich es stimmungsvoll, macht Spaß. Es ist interessant, wie sehr mich irritiert, dass der Polish fehlt bei einer Figur, die neben mir spielt. Also zum Beispiel Firewatch fand ich den Polish einfach sehr, sehr gut. Ja. Da gab es auch, glaube ich, Stellen, wo man vielleicht ein bisschen in der Geometrie hängen geblieben ist oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber es war einfach, das war so immersiv. Und dadurch, dass du hier in Drogon eine andere Person bei dir hast, die ganze Zeit mit dir spricht, was ich eine schöne Sache finde, aber es alles ein bisschen nicht ganz so stimmt, die Bewegungen hölzern sind oder so, wirst du dauernd drauf gestoßen. Da stimmt was nicht. Du hattest ja in Firewatch auch eine Person dabei, die dauernd mit dir spricht. Ja, aber das war halt nur per Radio, weil und halt das hat gut funktioniert. Genau. Und auch andere Spiele, wo du keine dabei hast, die vielleicht von der Produktion her nicht so total super sind, sind immersiver, weil halt der Rest gut genug ist. Also man muss sich schon auch immer ein bisschen um die Beschränkungen rumwieseln. Ich finde, ein super Beispiel war letztes Jahr das Plague's Tale. Das war auch eine Double A, also es war keine Indie, sondern es war Double A. Aber die haben sich super gut um ihre Beschränkungen rumgewieselt. Also sie haben alles immer so aufgebaut, dass das, was sie gemacht haben, auch gut gemacht haben. Und das ist halt auch eine Kunst. Und das schafft Drogon nicht so ganz. Ich habe es aber noch nicht aufgegeben. Ich finde es noch ganz interessant. Es gibt noch einen anderen Titel, der erschienen ist jetzt in der Zeit, der so ein bisschen Firewatch oder vielleicht auch eher What Remains of Edith Finchig ist. Und zwar gepublished von The Delic. Hat auch so einen komischen Titel, der sehr an What Remains of Edith Finch erinnert. Ich weiß es genau, nicht mehr genau. Es geht auch um eine Frau. Da ist eine Frau, die in ein verlassenes Hotel kommt, das ihren Eltern gehört hat und da auch über Walkie-Talkie mit jemandem verbunden ist. Allerdings habe ich eine Kritik drüber gehört, die so vernichtend war bei Hooked FM, dass ich es mir jetzt nicht angeguckt habe. Na gut, aber diese Art von Spiel, die sind ja auch sehr schön, und da schließen wir ja den Bogen zu Half-Life, was ja der Grund ist, warum vielleicht der Firewatch-Nachfolger erstmal nicht erscheint. Fertig. Du dürft wieder aufwachen. Ja, nein, also ich weiß jetzt gerade nicht, wohin du überleitest, deswegen. Nee, ich habe nur den Bogen zurückgeschlossen zu Half-Life. Ah, okay. Du auf Englisch überleitest zu. Guter Punkt. Und in unserem nächsten Punkt geht es um ein Buch von Aaron Bow. Oh. Der zweite Teil der Duologie, die das Duo voll macht. Warum heißt es eigentlich Duologie und aber Trilogie? Ich fand das immer irritierend als Kind und habe immer Triologie gesagt und Duologie und wie heißt eigentlich Quadrologie? Warum gibt es keine Solologie? Solologie. Ich glaube, es heißt Tetralogie. Tetrapack. Vom Griechischen. Ach, egal. Aber eigentlich ist es doch Quartett und Quattro. Aber. I don't know. Es geht um Kultur und Bücher. Ja. Okay. Also erzähl mal das Buch, ja. Prisoners of Peace heißt die Reihe. Scorpion Rules und die zweiten Titel, glaube ich, verblättert, The Swan Riders. Das Buch habe ich wegen der Prämisse gekauft. Und zwar eine KI, die eigentlich den Menschen dienen und helfen sollte, hat das gemacht, was bei dem iRobot-Film passiert ist. Sie hat entschieden, dass die Menschen am allerbesten aufgehoben sind, wenn sie sich nicht selbst regieren dürfen, hat die Macht an sich gerissen mit der Hilfe von Zerstörer, Weapon-Plattformen, Satelliten, die die Erde umkreisen, und hat gesagt, wenn ihr jetzt den Scheiß nicht aufhört mit euren ganzen Kriegen und so, dann werde ich jede Woche eine Großstadt verdampfen, solange bis ihr mit dem Mist aufhört. Das ist passiert, dann haben sich die Menschen quasi den Regeln dieser KI unterworfen und um das Ganze nicht komplett steril und ungeleitet und komplett vorgekaut und geleitet zu machen, hat diese KI sich entschieden, Regeln aufzustellen. Jeder Herrscher oder Herrscherin muss quasi eins ihrer Kinder stellen als Geisel und wer einen Krieg als Aggressor anfängt, dessen Kind wird öffentlich hingerichtet. Und das ist irgendwie so, kennt ihr dieses Bild von dem Atomschlag, dass wenn der amerikanische Präsident einen Atomschlag anordnet, dass er, damit er das selber irgendwie nachvollziehen kann, dass er da jetzt viele Leute umbringt, dass der Schlüssel zum Football, also mit dem der den Atomschlag ordern kann, der ist irgendeinem Aide von ihm, irgendeinem Sekretär von ihm implantiert, sodass er den ein Messer nehmen und den rausschneiden muss und in diesem und seinen Sekretär damit umbringen. Das ist in Wirklichkeit nicht so, aber es gibt dieses Gedankenexperiment. Genau, und das ist quasi das Gedankenexperiment als Prämisse für ein Buch. Deswegen habe ich es gekauft. Und ich muss sagen, es liest sich ziemlich cool. Also es ist so YA aus dem Blickwinkel von einer dieser Geiseln, die in einem Art Internat unterrichtet wird und da alles lernt, was man so zum Herrschen braucht. Und halt in ständiger Lebensgefahr ist, weil ihre Mutter, die Herrscherin von der, keine Ahnung, pan-kanadischen Allianz, gerade so ein bisschen Streitigkeiten an der Grenze hat, wo es irgendwie um Zugang zu einem großen Süßwasserreservoir geht. Was mir an dem Buch gefallen hat, ist vor allem der Schreibstil. Das ist irgendwie sehr nett, sehr modern und angenehm snarky. Ich habe bis jetzt Bücher, die so snarky waren, die so leicht humorvoll geschrieben sind, das ist für mich wie ein rotes Tuch. Das ist irgendwie, das trifft bei mir fast nie den Ton, den ich mag. Und in dem Fall hat es den genau getroffen. Also es ist wie Terry Pratchett im Grunde ernste Themen lustig erzählen kann, ist es auch sehr ähnlich. Nur, dass es ein bisschen ernster ist als Pratchett, weil bei Pratchett ist ja die Materie an sich auch zum Lachen. Aber es ist irgendwie snarky, modern. Es hat so Popkulturreferenzen, die jetzt aus unserer Zeit sind. Wobei, aus unserer Zeit, ich meine, wir sind ja alt. Die Kids werden wahrscheinlich sagen, ja, Opa, die Kinder sind schon längst nicht mehr auf Snapchat. Aber der Schreibstil ist wirklich frisch und eigen und hat mir sehr gut gefallen. Und das Ganze hat auch interessante Wendungen. Ich möchte da nicht viel vorgreifen, weil das Buch da so ein bisschen oder die Bücher da auch so ein bisschen davon leben. Aber ich möchte euch doch empfehlen, das zu lesen, weil es sich einfach sehr nett und angenehm liest. Das ist doch ein Qualitätsurteil. Klingt auch eine spannende Prämisse. Wie komme ich jetzt von hier nach dort? Am besten ohne große Überleitung. Als nächstes auf der Agenda haben wir nämlich ein Xbox-Spiel, wenn ich das richtig sehe, namens Journey to the Savage Planet. Also gibt's auch für PS4, da habe ich es gespielt und okay. Epic. Journey to the Savage Planet habe ich angespielt. Ich glaube, Dom, du hast es, glaube ich, auch angespielt. Ich bin nicht sehr weit gekommen. Ich wollte es aber jetzt mal erwähnen, weil ich nicht weiß, ob ich es weiterspielen werde. Ist ein Metroidvania, ein sehr überdrehtes Metroidvania, mit all den Dingen, die man so kennt bei überdrehten Metroidvanias, die Marktwirtschaft kritisieren. Wenn ich das, da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Spiele. Ich glaube, so vom Genre her müsste das so wie The Outer Worlds sein, aber The Outer Worlds habe ich nicht gespielt, deswegen weiß ich da zu wenig zu sagen. Du strandest mit deinem Raumschiff auf einem Planeten, da laufen dann so Werbefilme ab, die sagen, du bist ein Siedler oder eine Siedlerin, ich habe eine Siedlerin gespielt, die da diesen Planeten erforschen soll und terraformen und so. Du hast einen Sidekick, erinnern wir uns ein bisschen an Marvin aus Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis, der dir zur Seite steht und sagt, was du so zu tun hast. Das ist das Raumschiff, glaube ich, oder ist das nochmal was extra, weiß ich gar nicht. Genau. Und was du machst, ist eben diesen Planeten zu erforschen und da kriegst du dann unterschiedliche Fähigkeiten, mit denen du eben weiterkommst. Das Ganze ist schon sehr budgetproduktionsmäßig, fand ich. Es hat sich alles ein bisschen off angefühlt, was so dieses Schießen angeht und die Animation der kleinen Viecher und so. Alles super überdreht. Ich hatte bis jetzt schon auch Spaß gehabt, aber auch nicht so viel Zeit, dann direkt weiterzuspielen. Und jetzt bin ich ein bisschen rusty und weiß nicht, ob ich Bock habe, weiterzuspielen. Weil mir hat der Grafikstil auch zum Beispiel das Painting, was du beim Startscreen siehst, das hat mir super gut gefallen. Aber in-game dann, ich finde eigentlich alles an dem Spiel ein bisschen off. Was meinst du denn, Dom? Ja, in-game, die eine Geschichte ist, man muss auf diesen überdrehten Stil, den muss man mögen. Also so Größenordnung von Starship Troopers so, ja, plus mit noch mehr Slapstick wie die Original-Anhalter-Verfilmung, so die Größenordnung. Ja, das ist so das, auf was man sich hier einlässt. Das muss man mögen. Und es ist auch ein bisschen platter als die Original-Anhalter-Verfilmung. So, also es ist schon auch recht, auch eher so ein, weiß ich nicht, da kommt dann so eine Werbung über Your Meat Buddy, so richtig unappetitliche Werbung auch für Zeug, wo dann irgendwie so klon dir doch aus Hackes dein Companion oder so. Muss man schon mögen. Also mir ist es so, manchmal trifft es mir einen Humor, manchmal nicht. Das ist so die eine Geschichte. Insgesamt finde ich es aber, ich bin interessiert genug, dass ich es wahrscheinlich schon durchspielen werde. Es ist meines Erachtens ein bisschen überfrachtet in dem Metroidvania-Style. Das heißt, man hat relativ früh relativ viel Waffenkrams und Zeug, was man so macht. Also die Geschichte ist die, man läuft irgendwie draußen rum, sammelt Elemente ein und mit den Elementen kann man sich dann im Replikator praktisch seine Zusatzausrüstung bauen und die ist halt so Metroidvania-Style mit, okay, Grapple Hook ist dann da, Double Jump und so die ganze Geschichte. Wie Marcel schon gesagt hat, ich finde auch die reine Spielmechanik selber ist jetzt nicht so polished, wie es denn sein könnte. Also Schießen ist so ein bisschen nicht fein genug. Springen ist auch nicht fein genug. Es ist nicht so dieses, wie jetzt zum Beispiel bei Metroid Prime, das ist halt wirklich so, das ist auf dem Punkt, wie man da sich, wie es anfühlt, dass man hier in dieser 3D-Welt den Double Jump macht. Ja, es ist wirklich, das ist super. Oder wie bei Hollow Knight, das ist wirklich einfach, das ist auf dem Punkt, das Zeug. Und das ist halt bei Journey to the Savage Planet nicht. Das ist eher gut genug, dass man es akzeptiert, aber mehr die Größenordnung von The Maw oder sowas. Ja, auch so vom Stil her, nur halt jetzt in der Zeit jetzt, ja, bei The Maw war zu seiner Zeit halt echt Low-Budget-Grafik und hier ist es einfach ein bisschen over-the-top farblich überdrehte Grafik. Die ist nicht wirklich Low-Budget, aber sie ist auch nicht super stimmig auf den Punkt so an der Stelle. Ich weiß nicht, wie es noch weitergeht. Storytechnisch, das ist irgendwie ganz lustig, weil man hat so dieses, so ein bisschen spoilern darf man ja auch, ist ja nicht so tragisch, diesen Auftrag, den man hat, eben diesen Planeten zu erforschen von dieser Firma. Man kriegt halt so die Anweisung, ja, mach das doch mal, dein Fuel für den Rückflug haben wir leider nicht, musst du entdecken, dann bist du auf dich allein gestellt. Das war ja die Geschichte und da gibt es so ein Terminal, da kann man auch ein bisschen im Text lesen und auch im Trash lesen und so und das ist ganz lustig. Also, und dann findest du halt auf dem Planeten Dinge, die waren jetzt der Firma nicht so klar, das wollte die eigentlich nicht und man kriegt praktisch so diesen Nervenzusammenbruch von dem Firmeninhaber so mit, der ja eh stolz genug ist, dass er irgendwie die viertbeste Weltraum-Exploration-Company führt und sowas. Also ihr seht, wo dieser Humor hinführt. Und ich will es halt schon auch fertig hören, weil diese Slapstick-Szenen da gefallen mir eigentlich relativ gut. So. Aber spieltechnisch ist halt auch ein bisschen überladen. Also man hat ja nicht nur in der rechten Hand so seine Waffe, sondern man hat in der linken Hand auch eine Auswahl von ungefähr 20 Dingen, mit denen man was tun kann, die aber man alle erst noch aufsammeln und erforschen muss. Also es gibt irgendwie so einen Samen, den man am Boden schmeißt und dann bounced man von da. Es gibt eine Sache, da klebt man ein bisschen an der Wand. Und also man kann praktisch Zeug ins Environment schmeißen, da passiert ein bisschen was. Und das zeigt auch schon, wenn das nicht so ganz auf dem Punkt ist, dann ist es halt auch ein bisschen, also dieses Bounce-Pad zum Beispiel klebt dann halt irgendwie da, wo du es hingeschmissen hast, ein bisschen schräg und zeigt auch irgendwo in irgendwelche Richtungen und das hakelt halt dann alles ein bisschen vom Spielprinzip. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm, also wenn mir irgendein Bossfight da mal zu blöd wird, weil es zu sehr hakelt, dann ärgert es mich. Jetzt bis zum Release von Polarize habe ich es mal hinten angestellt, weil ich wollte halt erstmal alles in Ordnung bringen. Ich werde es aber demnächst spielen und dann gibt es wahrscheinlich mal noch einen Nachklapp mit ob ihr es auch spielen sollt. Also es ist auf alle Fälle interessant genug. So. Sehr gut. Du spielst... Also sorry. Ich muss sagen, ich fand auch zu dem Storyteil und wie das so präsentiert ist, eigentlich das, was mich am meisten motiviert hat noch, das zu spielen. Weniger die Grafik und das Gameplay bis jetzt. Als andere Empfehlung, Metroidvania-technisch wollte ich nochmal Hop nennen, weil das sehr untergegangen ist, ist jetzt mittlerweile auf sehr vielen Plattformen erhältlich, ich glaube auch auf der Switch sogar. H.O.B. H.O.B. Genau, von den Runic Studios, die irgendwie aufgelöst wurden letztes Jahr. Oder vorletztes Jahr sogar. Ja, weil es untergegangen ist. Hollow Knight fertig spielen. Ja, kommt ja auch bald der nächste Teil. Hollow Knight ist auch wieder Xbox Game Pass einfach umsonst dabei. Das ist so tragisch. Das ist tragisch. Ja. Jetzt muss ich Death Stranding fertig spielen. Bevor wir zum jetzt nächsten Spiel auf der Agenda kommen, schiebe ich mal kurz mein Thema zwischen rein. Da geht es nämlich auch um Spiel, allerdings um eine Fernsehserie, die sich mit einem Spielestudio auseinandersetzt und das eher mit einem zwinkernden Auge und satirisch und so ein bisschen wie Silicon Valley, nur eben nicht für Silicon Valley, sondern für Spielestudios. Namentlich ist das tatsächlich die erste Serie, die ich auf Apple TV Plus geguckt habe. Und ich habe das auch aktiviert. Jetzt haben nicht vergessen, wenn ihr was jetzt gekauft habt. Nach 3 Monaten läuft es nämlich aus. Ja, ist vielleicht schon zu spät. Aktivieren. Ja, und wer aktiviert hat, kann sich das umsonst angucken, die ganze Serie, irgendwie 9 Folgen oder so. Das ist von und mit Rob McElhenney. Den kennt man aus It's Always Sunny in Philadelphia. Da spielt er den Mac. Mit involviert ist außerdem auch Charlie Day, der allerdings nicht Schauspieler ist, sondern nur produziert und irgendwie wahrscheinlich auch schreibt. Außerdem kennt man Ashley Birch, die Alloy Voice Actress, spielt auch mit hier und hat auch einige Folgen geschrieben. Und es ist eine sehr kurzweilige, sehr unterhaltsame Serie. Ich habe irgendwie am Samstag alle 9 Folgen am Stück geguckt, mehr oder weniger. Und ich muss dazu sagen, ich bin gerade Strohwitwer und dementsprechend habe ich Zeit. Und es ist sehr lustig. Es gibt zwischendrin dann plötzlich eine Folge, die auch lustig ist, aber die komplett gesondert für sich alleine steht und die ich sehr beeindruckend fand. Aber ich will auch nicht spoilern. nein, das ist einfach so, es geht halt immer um dieses Spielestudio, das Mythic Quest, so heißt ja auch die Serie, Mythic Quest Raven's Banquet, entwickelt, sprich die Expansion für dieses MMO wird entwickelt und dann geht es halt da immer um was gerade Absurdes dort passiert und in der 5. Folge gibt es eine Rückblende auf eine andere Spielefirma, die vorher in diesem Büro war und die ist sehr... Ich will das gar nicht beschreiben. Ich finde diese Folge nur sehr gut. Und auch sonst finde ich die Serie ganz lustig und hätte durchaus noch mehr gucken können. Es ist ein ähnlicher Humor wie It's Always Sunny. Es ist nicht ganz so derb, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber es ist schon auch, man merkt, dass da die gleichen Leute involviert sind. Ja, und falls ihr euch das nicht rausleiern wollt mit Apple und dem Service, die neuen Ghibli-Filme sind da. Yay. Netflix. Was sowieso jeder hat. Chirico und die anderen Sachen. Grund Netflix. Ja. Netflix aus dem Hahn. Aber das finde ich interessant, weil ihr wart ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das wart, ich spreche euch das jetzt einfach so zu, wart ja eher ein bisschen verhalten, als die Sachen vorgestellt wurden. Das war ja diese absurde Sache, dass das auf, war das E3 oder es war irgendeine Spielemesse, wo das von Ubisoft tatsächlich vorgestellt wurde auf der Bühne, weil Ubisoft halt auch involviert ist. Namentlich machen sie, glaube ich, die Render-Szenen für dieses Spiel, das Fiktive, weil das sieht schon sehr nach Assassin's Creed aus. Also zumindest die Engine sieht Assassin's Creedig aus. Und dementsprechend war das halt Thema auf der Ubisoft-Bühne. Und ja, da war ich so ein bisschen skeptisch. Ich fand es halt interessant von den Leuten, die es machen her, aber ich konnte mir nicht so wirklich vorstellen, ob das funktioniert oder ob das zu fremdschämig ist. Aber es ist fremdschämig, aber es ist das gute fremdschämig und mir gefällt. Schön, das freut mich, dass das dann doch was geworden ist, weil die Prämisse mag ich ja. Ja. Ja. Dann kommen wir zur letzten Prämisse auf unserer Agenda, nämlich Sticky Terms. Ja, ich hatte den großen Genuss, auf der Games-Konferenz in Hamburg auf nicht nur Shelley Allen von Snix und Glitch Gear zu treffen, sondern auch auf Philipp Stollenmeier mal wieder, der dann so im Nebensatz sagte, dass er am Montag auch ein neues Spiel hat. Ja, jeder zweite Montag, oder? Jeder zweite Monat, genau, aber ja, nur die Ungeraden. Es ist wirklich spannend, weil es ist eigentlich ein Hauch von nichts, dieses Spiel, aber es passt alles so gut zusammen und funktioniert so toll, dass es wirklich auch wieder was sehr Schönes geworden ist. Es ist im Free Store erschienen. Ich musste Werbung anklicken, obwohl Philipp getwittert hat, dass wenn man Supertype besitzt, keine Werbung. Man muss es manuell machen, steht im About-Screen. Man muss Supertype manuell besitzen. Es gibt einen Code in den Credits von Supertype. rechts oben und drücken, woher dann weißt du links das? Oben und dann nach links ziehen. Hier nach links ist aber die Settings, weißt du das, weil da was angeschnitten ist. Weil ich habe das gesehen, in den Settings steht es. Also wenn du praktisch in Sticky, wenn du Sticky Terms öffnest und dann nach links swipes, dann sind da Settings. Und in Settings hat er in der Mitte so per wieder so Bleistift-Ding geschrieben. Oh, guck mal, hier zum Freischalten, drück mal hier drauf. Und aber warum sollte ich heißt, nach links swipen? Sticky Terms in Kontext. Naja, weil da das S von Settings angeschnitten ist. Er hat sich an das System gehalten, dass man praktisch das nur erkennt, dass man was swipen kann, wenn man so ein bisschen was anschneidet. Und er hat zwei Pixel oder so da an der Stelle. Ja, das ist no. Wir sind übrigens gerade in diesem Augenblick gefeatured im App Store auch mit 2 Pixeln an der Ecke. Zwei Pixel von Polarized Single Pixel. Ah ja, okay. Naja, gut, auf alle Fälle, da steht dann drin, du musst in den Credits gehen jeweils von den jeweiligen Apps, was auch eine Herausforderung ist. Ja, geh mal in die Credits von Supertypes, wo immer das ist. Ich weiß da nicht, bei Song of Bloom reingehe, aber bei Supertype da hast du nicht. Du musst Supertype oder Seesaw, hat er reingeschrieben. Und da steht ein Code. Den Code musst du dann eingeben. Dann ist frei. Dann ist keine Werbung. Hat mich nämlich auch. Ich fand das ein bisschen seltsam, aber so geht das. Gut, fangen wir in der Mitte mal wieder von vorne an. Was ist Sticky Terms? Ich finde den Titel auch sehr großartig. Ich mag auch diesmal richtig gerne die Grafik, muss ich sagen. Ich auch. Die Schriftart ist toll. Die hat er selber gemacht, hat er gesagt, weil die bestimmte Sachen macht. Mhm. Stellt euch vor, ihr habt ein Wort, das ist auf Folie geschrieben und nicht das gesamte Wort ist auf eine Folie geschrieben, sondern ganz tricky, sticky auf verschiedenen Folien. Und nur wenn man die direkt übereinander legt, ergeben sie das ganze Wort. Mhm. Also ich mache mal ein Beispiel. Aus so einem O könnte man zum Beispiel einen Teil rausschneiden, auf eine andere Folie malen. Und wenn man die Folien trennt, sieht es nicht aus wie ein O, sondern ein C. Mhm. Und das ist das Prinzip. Du hast sozusagen diese verschiedenen Folien. Auf jeder Folie sind die Buchstaben in anderen Farben und du musst sie so verschieben auf dem Bildschirm, dass sie zusammen ein Wort ergeben. Ja, magst du es noch? Und das Schöne ist an dieser Mechanik, er hat sie echt schön sauber gemacht. Das heißt, du kriegst ein bisschen Haptik, wenn du was richtig machst. Es ist, die ziehen sich ein bisschen so, die wabern so ein bisschen ganz nett, sie ziehen sich ein bisschen ab, sie ziehen sich ein bisschen zusammen. Also allein diese verschiedenen gefühlten, komplett transparenten Folien zu bewegen und zueinander zu führen, ist schon einfach ein Genuss, weil es sieht hübsch aus und fühlt sich schön an. So, halt. Und das ist genau das Ding. In dieser App sind einfach die Details großartig. Es ist so eine simple Idee, aber die Details stimmen. Wenn ich die Folie übereinander ziehe, an den Stellen, wo die Buchstaben sich überlappen, multipliziert sich die Farbe, so dass es da ein bisschen dunkler wird. Wie man das damals von dem alten EC-Logo kennt. Da, wo sich's überschneidet, der rote Buchstabe und der blaue Buchstabe wird halt dann zu einem ganz dunklen Teil. Mhm. Das sieht toll aus. Das sagt dir, was du machen musst. Wenn du doppelt tappst, kannst du es drehen. Die Schrift sieht schön aus. Er hat tolle Farben gewählt. Am Anfang hat er die Buchstaben zu kleinen Bildern arrangiert. Dass wenn das anfängt, dann ist es kein Wort, sondern eher ein Bild. Dann fange ich an, diese Folien zu verschieben, plötzlich snappt was zusammen. Und dann ergibt sich schon mal ein Gefühl von mir, das könnte doch das Wort so und so sein. Aber am Ende gibt es dann die Überraschung, wenn alles snappt und es ist ein ganz anderes Wort. Und der Witz an der Geschichte ist, er hat etwas verbunden, also dieses Spielprinzip des Folien rumschiebens hat er verbunden mit einem sehr schönen Belohnungssystem. Es sind nämlich alles Wörter, die man in andere Sprachen nicht übersetzen kann. Also sowas wie Scudenfoodie, also Schadenfreude, geht in anderen Sprachen einfach nicht. Und er hat es aus ganz verschiedenen Sprachen gewählt, diese Wörter. Und wenn du das Level schaffst, dann wird einfach dieses Wort erklärt. Und das ist Befriedigung genug. Das ist, also andere Leute verkaufen damit Bücher, wo einfach Wörter drin stehen, die man nicht kennt und die nicht übersetzbar sind. Also wirklich, wirklich nett, eine intrinsische Belohnung, die du da kriegst. Super simpel. Man kriegt auch langsam dann so eine Taktik, ein Gefühl für die Buchstaben. Das ist einfach Perfektion, finde ich, so eine simple Idee in ein Spiel zu bringen. Weil auf den ersten Blick, wenn dir das jemand erzählt, würde man, glaube ich, sagen, ja, ist ja ganz nett, aber das ist nicht gut genug. Also nicht viel genug für ein Spiel. Ist es aber, weil Philipp halt auf die Details achtet. Nice. Also ganz großes, ja. Ganz kleines, ganz großes Teil. Kommt wahrscheinlich auch bald dann in meine Top-5-Liste von diesem Jahr, die ich ja jetzt führe. Stimmt, die Rolling Top 5. Interessant, deshalb finde ich auch die Monetarisierung halt ein bisschen komisch, dass du ein anderes Spiel kaufen sollst für, aber... Nee, so ist es nicht gedacht. Nee. Die Idee ist anders. Die Idee der Monetarisierung ist, du schaust Werbung, er möchte aber mal eine Brücke schlagen zu den Paid-Titeln, die er macht. Also so, okay. Das ist meine Interpretation. Also Leuten sozusagen sagen, okay, ihr unterstützt mich eh schon, dann gebe ich euch das auch noch kostenlos dazu. Ich glaube, so rum ist es gedacht. Nicht als, kauf dir ein anderes Spiel von mir. Es ist, glaube ich, als Belohnung gedacht für Leute, die ihn eh schon unterstützen. Also ich würde gerne direkt kaufen, zumindest eine In-App-Purchase zum Werbung abschalten, fände ich auch okay. Hätte ich sogar hier lieber nochmal gemacht, weil ich kann ihm jetzt gar nicht extra Geld, also schon, weil ich kaufe halt ein anderes Spiel. So, weißt du? Wenn wir jetzt schon in dieser Monetarisierungsgeschichte drin sind. Ja, du kannst die Videos aber ich find, watchen. Du kannst die Videos watchen. Aber das möchte ich nicht. Das mag ich ja nicht. Das mache ich ja auf keinen Fall leider. Gut. Also das war ja so, ich habe nicht mal geguckt, was für Videos kommen. Ich habe im Settings gesehen, da gibt's Videos, da gibt's Werbung und das wollte ich weghaben. Ja. Aber da können wir vielleicht nochmal rekurrieren zu den Hörerfragen, wie kann man von Indie-Spielen leben? Philipp Stollenmeier lebt zum Beispiel davon, von Becken. Ein Free-to-Play-Spiel, was sich halt unglaublich viral verbreitet hat. Ja, auf Becken auf Dinge tust. In dem Spirit von spiel diese Lottozahlen, wie lebt man von Indie-Games? Schritt 1, du machst einen Hit. Schritt 2, du lebst so lange von diesem Hit, bis du den nächsten Hit schreibst. Und so lange muss das Geld von dem Hit reichen oder aufgebessert werden durch irgendwelche anderen Einnahmenquellen, legal oder illegal. Genau, und deswegen immer, wenn ihr Spiele kauft, selbst wenn ihr das Spiel selber gar nicht dann so toll findet, heißt es halt immer, wahrscheinlich macht dann der Entwickler ein neues Spiel und vielleicht ist das dann toll, selbst wenn mal eins nicht so gut gelungen ist. Also da kann man auch langfristig. Das ist quasi so ein bisschen. Sucht euch die Indies, werft ihnen ein bisschen Geld rüber, auch wenn ihr Apple Arcade abonniert habt oder irgendwie Free-to-Play-Dinge euch überlegt, ob ihr da 1000 Diamanten gerade kaufen wollt. Ich warte ein bisschen drauf, dass Indie-Entwickler Patreons aufmachen. Wir hatten das jetzt gemacht. Ding hat es doch schon lange gemacht, oder? Der Admirals Club von Space Team. Hm. Ist so der hat es zumindest mal versucht. Ich habe dem auch Geld dafür gegeben, aber ich habe nie der Folge, Smith, der Folgespiele irgendwie. Aber Tobi, da müsstest du doch jetzt gerade, da müsstest du doch jetzt gerade von dieser, Science- oder Fantasy-Autorin, Science-Fiction-Fantasy-Autorin sprechen, die einen Patreon hat und sich auch darüber finanziert, die 1800 Nebulus, Nebulas und Hugos gewonnen hat. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Jamison. Nora K. Jamison? Ja, genau. Die hat Patreon. Patreon und lässt sich von dem Patreon noch weiter unterstützen, damit sie freier schreiben kann. Sehr gut. Ich habe leider, Gott sei Dank, seit einiger Zeit einen Twitter-Stop eingelegt, weil ich irgendwie eine Filterbubble habe, die mich sehr runterzieht. Und ich konnte nicht anders als diesen Befreiungsschlag das einfach stoppen. Deswegen kriege ich nichts mehr mit. Nora K. Jemisin hat ein Patreon. Reichen wir jetzt nach, weil das war eigentlich News. Das habe ich aus einem Podcast, nicht aus... Interessant. und ich muss sagen, mich schockiert das. Weil wenn die nicht davon leben kann, die ist wahrscheinlich unglaublich kann sie auch so gut. Und die ist die erste Person überhaupt, die mit einer kompletten Trilogie für jeden Teil der Trilogie einen Hugo gewonnen hat. Hm. 3 Jahre in Folge. Und zwar absolut verdient. Also die gehört zu der kleinen Gruppe von Autoren, wo ich nicht nur alles kaufe, was die rausbringen, sondern sogar vorbestelle. Und wenn die schauen muss, dass sie sich woanders als bei Verlagen Geld holt, dann ja. Also Disclaimer, ich habe die Infos aus dem Buch-Podcast Kapitel 1. Kann man sich da nachhören oder nicht glauben. Interessant. Also ich kann mir das schon vorstellen, weil, also ich habe letztens irgendwie auch ein Video gesehen über, wie das so ist, wenn man ein Buch schreibt von Lindsay Ellis. Die meinte halt auch, dass Genre Fiction ist halt so das, was man am allerschlechtesten verkauft bekommt. Was verkauft sich am besten? Naja, so Self-Help-Kram. Romance. Ja, auch. Also Romance noch besser, aber am besten verkauft sich halt Non-Fiction, namentlich Selbsthilfe-Kram. Naja, gut. Ich habe noch in bester Fanboys-Tradition eine Nachreichung, die nicht auf der Agenda stand. Aber ich weiß nicht, ob wir sie nicht schon gebracht haben. Deswegen bin ich jetzt hier an der Grenze zwischen Konsum und Nachklapp. BoJack Horseman, letzte Staffel? Haben wir noch nicht drüber geredet, nein. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Die ist jetzt komplett draußen. Die wurde ja in 2 Teilen veröffentlicht. Erster Teil von der letzten Staffel, dann habe ich ihn liegen lassen. Und jetzt kam der 2. Teil von der letzten Staffel raus. Jetzt habe ich sie angefangen. Gewohnte Klasse. Kann man durchaus gut weitergucken. Lohnt sich. Ich bin jetzt erst 3 oder 4 Folgen drin, aber ich muss sagen, top. Guckt es. Cool. Ja, mit diesem positiven Ende sozusagen, es ist auch ein guter Punkt, die Sendung abzuschließen. Vielen Dank für das Zuhören und dass ihr uns gegebenenfalls schon so lange die Treue haltet, also wenn ihr schon länger mit dabei seid, vor allem wenn ihr halt irgendwie eine Mehrheit der 400 Folgen gehört habt, die wir hier produziert haben, sage ich auch nochmal explizit Dankeschön gesagt. Und bevor wir hier den Faden verlieren, sage ich Servus und Baba und bis nächstes Mal. Jo. Servus. Für die nächsten 400 Folgen. Danke, danke an alle. Es ist immer wieder schön. Tschö. Adi. Oh. Cause if they swear, swear, swear, swear, yeah, meaning your best.